Der Backhauscast. Ein Realitätsabgleich von 5 Geschwistern aus 4 Bundesländern. So, so, ja, auch so gesagt. Habe ich auch so gesagt. So, das ist ja, im Deutschen ist das ja die geballte Erfahrung von 3 Milliarden Schwiegermüttern. So. So, ja. Das ist auch schön. Ja, auch schön, ne? Ist nicht von mir, aber auch gut. Ja. Ich sage jetzt nicht mehr so, ich sage jetzt, das habe ich gelernt in einer Podcast-Fibel, wenn man nicht weiter weiß, soll man sagen. Das macht sich ganz gut. Da erkennt man den Profi. Ich weiß überhaupt nicht mehr weiter. Das hätte von mir kommen können. Lass mal. Okay, es ist schlimmer als ich. Mal gucken hier. Wir arbeiten noch an der wirren Technik, die so ein Audioformat mit sich bringt. Die ganzen Kinder aus dem WLAN aussperren. Ja, genau. Das ist gar nicht so einfach. Kinder aus dem WLAN schmeißen. Jetzt sind zwar gar nicht so viele Kinder, aber. Dann muss man hier irgendwie, das müssen wir noch. Unser Notizzettel müssen wir noch irgendwie. Wie geht denn das hier mit dem Rechner? Nee. Ich wollte sagen, hallo? Weit davon weg. Nee, pass auf, da steht nur drauf, wie die Gäste heißen, damit man nicht gleich vom Anfang an schon alles verkackt. Wunderbar. Warum steht da Klaus und Frank? Ja. Damit man nicht von Anfang an verkackt. Ja. Damit man auch weiß, wer man selber ist. Damit wir zwei wenigstens wissen, wie wir heißen. Ne? Weil es wird ja alles nicht einfacher. Ja. Manchmal weiß man ja nicht, wo einem der Kopf steht. Ja, das geht schon wieder gut los hier. So, jetzt, ich gehe mal eben noch in den Westflügel ganz kurz. Ja, okay. Bin ich gespannt. Er steht auf, er geht, öffnet die Tür, er geht raus. Und er geht und geht, geht und geht und geht. Wo läuft er denn? Läuft. Wie ein VW-Käfer. Also mehr wie ein Käfer, weniger wie ein VW. Achso, ich bin zu Gast hier, ich muss aufpassen. Jetzt fliege ich raus. So, geht's euch gut? Ja. Ja? Steffi, wie war der Pudding? Oh, sehr gut. Sehr gut. Das war Schoko, nehme ich an. Hoffe ich, von der Farbe her. Ja. Ja, das war doch die Schüssel mit dem Schokopudding. Ja, okay. Ja, Vanille wäre blöd, wenn so aussieht. Dann ist was schief gelaufen. Weiß ich nur aus Geschichten. Ich selber esse ja keinen Pudding. Vom Hörensagen. Vom Hörensagen, ja. Pudding technisch nur rein theoretisch unterwegs. Nee, also wir haben das jetzt das zweite Mal probiert. Also ich bin ja auch so ein Tütenpudding-Kind irgendwie. Ja, Tütenpudding-Kind, schön. Ja, und jetzt habe ich gedacht, wenn Ralf Pudding erhitzen kann, dann kann ich das bestimmt auch. Naja. Und es hat funktioniert. Also der erste war uns ein bisschen zu bitter, weil der halt mit Bitterschokolade war. Ach so, das bringt der Name ja schon fast mit sich, jetzt, aber gut. Genau. Naja, aber ich habe das, glaube ich, ein bisschen unterschätzt. So ein Stück Bitterschokolade ist ja mal ganz geil, aber so eine Schüssel voll Pudding mit, egal. Jetzt haben wir es auf jeden Fall voll mit Schokolade gemacht und es war bedeutend besser. Ah ja, okay. Machst du den komplett selber dann jetzt oder was? Oder? Ja, so richtig mit Milch und Stärke und Backkakao. Das habe ich halt auch unterschätzt. Backkakao ist eben ja auch relativ bitter. Ach so. Ja, da bin ich überhaupt nicht im Thema, wie man sowas macht. Was ja, rühren. Wie Pudding selber machen. Pudding hast selber du, Frank, hast du schon mal Pudding selber gemacht? Also jetzt nicht der Tüte auf Milch rein und rühren. Ich hab eine Paradiescreme, die kriege ich hin. Ja, die kriegst du hin. Ah ja, genau. Das war sowas. Das mit dem Tütenpudding-Kind, oder? Genau. Ja, genau. Ja, okay, super. Aber so mit was weiß ich, Backkakao dann einkochen und Kondensmilch. Aber du kennst das Wort Backkakao, das ist schon witzig. Das hast du ja gerade gar nicht hören können. Ich wäre da schon raus gewesen an der Stelle. Na gut. Im Grunde hatte ich schon eine Idee, aber ich habe es noch nie gemacht. Ja. Also sowas. Backkakao, da darf man sich aber auch nicht verschreiben. Ja, nee. Also besonders mit der Farbe ist das so ein Ding. Naja. Ja, ja. Sehr schön. Was sagt denn die Uhrzeit? Obwohl, wir sind ja alle da. Ist ja eigentlich 17.58 Uhr, sagt die Uhrzeit. 50? Aber das sollen wir uns nicht weiter stören. Ja. Pünktlich wie eine Kolonne Maurer. Ja. So. Ah, so gesagt. Ich mache hier mal eine Strichliste für so. Genau. Ich habe doch vorhin noch überlegt, was auf die Bandmaschine musste. Ja. Ich habe es gerade gefunden. Du hast es gefunden? Ja, ja, ich habe es gefunden. Ich muss nur dran denken, es auch gleich einzuspielen. Dann habe ich schon viel gedacht heute. Das wäre gut. Oh, du hast ein Getränk. Immer diese andächtige, das ist fast wie in der Kirche. Ne? Ja, ja, das da ist so dieses. Ist immer erst so still. Orgelvorspiel machen. Haben wir was? Haben wir eine Orgel? Das ist, oh! Ja, das naja. Da ist die Orgel noch gar nicht dabei. Nein, ne? Nee, die kommt erst viel, viel später, die Orgel. Naja. Gut. Da-da-da, da-da-da-da. Jo. Brust. Brust. Plöpp. Was ihr nicht sehen könnt, wir sitzen uns ja heute wieder mal gegenüber direkt hier bei dieser ganzen Aktion. Ja gut, sehen kann man es nicht, aber man kann es hören. Was die Sache natürlich, zumindest ist für uns zwei. Ist immer schon verdächtig, also wenn im Channel nur ein so ein Backhaus-Buzzers-Ding sie aufleuchtet. Stimmt. Zum Glück mache ich nichts mit IT. So. Sonst wäre ich da fast alleine drauf gekommen. Ja, gut. Björn, wie viel Zeit haben wir? Habt ihr heute Cash-Frequenz oder was? Oder ja, wir haben ein bisschen nach hinten geschoben schon. Ihr habt schon nach hinten geschoben. Ah ja, ja gut. Ja. Ja, wir versuchen mal so 19.30 Uhr anzunehmen. Ja, 19, genau. Ich hatte so, für uns hatte ich dann so 20 Uhr angepeilt. Ja, ja. Ja, ich muss, pünktlich zum Essen zu Hause sein. Ah ja. Ist Sonntag. Es gibt Rosenkohl an was? Es gibt Pudding, glaube ich. Rosenkohl an Pudding. Ich bin mit Essen durch. Wir haben extra vorher gegessen. Ja, vorher gegessen. Ich kann vorher nicht essen, dann schlafe ich immer ein. Tatsächlich war das mein so Gefühl dazu gewesen, weil wir haben extra schön Kartoffelbrei und Klöpschen und Pilze und Soße und so. Und dann saß ich gerade so am Tisch und dachte so, scheiße, jetzt nach der Pudding, Alter, ich bin so müde. Dann. Ja. Kopfschnitzelkoma. Ich hab das einmal vor einem relativ wichtigen Konzert gemacht und das war die Hölle. Oh. Nicht nur, dass du müde bist, sondern du kannst auch wirklich nicht gescheit singen, ne? Weil du kriegst kaum Luft. Oh ja, okay. Eigentlich müsste ich die Hose aufmachen, aber da stehen 3000 Leute, das ist doof. Ist der Ruf erstmal ruiniert. Dann ist das schwierig, ja. Okay, ach, ich stehe ja gar nicht hinten in der Bühne. Ich stehe vorne. Oh, da wäre ich gern Schlagzeuger gewesen. Ja, da sieht man nicht, ob die eine Hose anhaben. Wir können uns auch schon mal Luft machen. Ja, genau, Das ist mit diesem Plexiglas-Schlagzeug. Ja, wenn die beschlagen, dann wird es interessant. Oh, hast du Zwiebelbraten genommen? Ja. Na gut. Ja, ja, Stimmung passt. Ja. Haben wir alles. Dann? Wollt es mit der Losfee? Die Losfee, warte mal. Ja, sieht ihr? Alles klar. Losfee? Ja, bitte. Oh ja, da ist er. Eieiei. Oh, hast du dich hübsch gemacht, sag mal. Oh, guck mal, die hat Kerze an. Schublade. Ist denn schon wieder Weihnachten? Die hat das ja gemütlich da, sag mal. Hier war so dunkel in der Schublade und da habe ich mal Kerze angemacht. Seit wann hat die denn ein Kissen? Das kann ich nicht. Oh, meins. Ich dachte, dass du es sagst. Ja, aber ich war doch. Ja, du, ey. Mal hier, Schublade zu. So. Genau, später wieder. Aber du bist. Die können wir später nochmal wieder fragen. Ja, dann sage ich mal herzlich willkommen und hallo zum Backhauscast. Wer das also noch nicht mitbekommen hat, ihr habt den Backhauscast eingeschaltet bzw. runtergeladen oder hört ihn gerade auf eurem Podcatcher. Und wir schreiben die sagenhafte, fantastische Folge Nummer, was haben wir gesagt? 46! Wow. In der Quersumme 10, das ist das 1, wenn man die 0 noch wegmacht. Also es ist quasi die Nullnummer. Sehr schön. Schon wieder. Dann gut. Dann also wie die anderen Folgen eigentlich auch. Das, ja, es ist, ja, es ist fantastisch. Ich muss mal ein bisschen anders anfangen wie sonst, ne? Ja. Ich hätte ja Montag nicht gedacht, dass wir heute hier sitzen, weil ich auch nicht. Ich just im Krankenhaus weilen musste mit einem Fastdarmverschluss. Mhm. Aber Gott sei es gedankt, und ihr wisst, dass ich das so meine, dass ich jetzt hier sitzen kann. Weil die Ärzte waren gut drauf, die hatten direkt die Checkung, was da abgeht bei mir, und ja, so konnte ich dann Donnerstag schon wieder nach Hause. Großartig. Ja, großartig. Und wir haben alle drauf verzichtet, dir das Kacklied von den Blackfeet zu schicken. Ne? Was generell für ein Backhaus eine große Herausforderung ist, das nicht auf was zu sowas tun. Zu verzichten. Genau. Ja. Mit der schönen Textzeile, wenn man nicht mehr kacke kann, geht man tot. Ja. Ihr seid wirklich gut mit mir umgegangen. Ja, das denke ich. Das Krankenhaus auch. Bis auf die Küche. Ja, nö, gut. Das war ja diese Breikost, das war ja gar nicht richtig zum Essen gedacht. Das war ja nur ein therapeutisches Mittel, um zu gucken. Nee, ich fand viel cooler war halt das Foto, was du mir geschickt hast mit der Kalbsleberwurst und das bei deiner Diagnose. Das Leberwurst, super. Ich bin gut da auch nachgedacht. Sehr begeistert. Ja, genau mein Humor. Leber nach Hausmacherart. Ja. Oh Mann. Achso, apropos Leber. Prost. Segment 5 oder Segment 7? Welches haben wir? Ja, das schmeckt so ein bisschen nach Galle hier. Ja. Nee, das war schon großes Kino. Ja, aber es war ja Kalbsleberwurst. Ja, ja. Ja. Von daher hat das ja nochmal gut gegangen. Ich habe meinen Kopfhörer nicht, der rutscht beim Bier trinken hier. Muss ich mit einer Hand so festhalten. Ich möchte das gerne mal fotografieren. Bitte. Und dann muss ich, ich habe mich nicht rasiert, ich bin im Corona-Modus. Ja, ist okay. Ja, okay, so, ja, pass auf, so. Ja, so. Wunderbar, da haben wir schon was für. Ah. Genau, wir haben nämlich auch so eine Homepage vom Backhauscast. Nee. Wer das noch nicht entdeckt hat. Wir alles haben. Falls sie ihr das jetzt hören tut. Ihr, du, sie, er, sie, es. Und nicht über die Homepage gegangen seid. Ja. Und jeder, der jetzt hier noch mehr von der Krankheitsgeschichte erwartet, ist er auf dem falschen Feed gelandet. Das machen wir heute nicht. Das machen wir heute nicht. Nee, genau. Nee. Heute wird nichts über krank erzählt. Ja, nee. Wir könnten kurz erwähnen, dass wir mit unserem Haus- und Hofjuristen gerade in Diskussion sind, weil wir an der kassenärztlichen Zulassung arbeiten für dieses Audioformat. Oh ja, stimmt. Das wäre insofern eine Neuerung, weil man dann Downloads nur noch mit einem Berechtigungsschein machen kann, der von der Bundesdruckerei gedruckt wurde. Das wird jetzt für alle Beteiligten, ich weiß, ein bisschen schwierig. Aber dafür kann man sich dann auch für 4 Euro dann eine Kassette in der Apotheke abholen. Das wäre der Plan. Aber wie gesagt, wir sind noch in Diskussion, ob das sich durchsetzt auf die Dauer. Das müssen wir noch gucken. Ja. Ansonsten haben wir nichts, ne? Ja, aber die Bundesdruckerei hat jetzt extra solche schönen Scheine fabriziert. Ja. Die Kosten nehmen bei ein Schein kostet im Druck um die 4,50 Euro und die 4 Masten kosten in der Produktion 30 Cent, glaube ich, oder so. Aber das ist ja egal, dann Spritgeld noch oben drauf zum Hinfahren, jeder wie er mag. Das ist, ich finde es gut, gute Lösung. Hat sich bewährt, auf jeden Fall. Sonst hatten wir keine Zuschauerpost, außer die Berechtigungsscheine. Du hast welche gehabt? Ja, ich. Du hast welche gekriegt. Ob du welche gekriegt hast, weißt du noch nicht. Nee, weiß ich nicht, weil ich war ja lange nicht daheim. Das sehe ich, wenn ich gucke. Den Klaus ins Exil geholt und gewartet, bis München eine Inzidenz von unter 50 hat. Mhm. Das kann man Klaus auch wieder nach Hause schicken. Genau, das machen wir dann. Ja, also was auch immer zu Hause heißt. In das andere. Ja, also wir sitzen hier schön an diesem hölzernen Küchentisch. Stimmt. unsere beiden Gäste leider nicht. Das hätte ich ja gerne mal. Das, ja, alle hier in der Küche. Ja, ich finde das super. Ja, wir hätten zwei Stühle. Also, drei Stühle hätten wir noch frei gehabt. Geht ja im Moment leider nicht. Aber irgendwann müssen wir es auch mal so hinbekommen. Vielleicht, wo trifft man sich denn da? Irgendwo in einer Raststätte im Teutoburger Wald? Dass wir heute, weiß ich gar nicht. Wir sind, glaube ich, ich darf das sagen, ne? Was ist das? Peine? Bist du? Ja. Ja. Peine, nein. Berlin, München. Oh, das ist das Gesetz. Da und müssen Hunsheim. Wir uns in Peine treffen. Das ist so, ich glaube, Kassel liegt relativ in der Mitte für alle Beteiligten. Ja, würde ich auch jetzt so. Kassel? Wobei von München nach Kassel hoch, das ist, ja. Ja, ich habe da mal gewohnt, das macht nichts, da kenne ich mich aus. Aber ich weiß nicht, ob ich noch einreisen darf. Das ist eine andere Frage. Ein oder anderen Deckel bezahlen. Aber könnte man dann mal machen, direkt auf dem Weg, wenn man schon mal da ist. Du hast ja jetzt gute Chancen, dass die ein oder andere Kneipe nicht mehr existent ist. Ja, da kriegt man. Genau, da wird jetzt nach 20 Jahren zum ersten Mal Buchhaltung gemacht und dann kriege ich wahrscheinlich die Rechnung. Bei diesem Ditte, ein Deckel vom Backhaus. Oh, wow. Der ist im Internet, ich weiß, wo der ist. Naja, wir werden sehen. Auf jeden Fall, wir dürfen begrüßen den amtlich beglaubigten und von der Losfee gezogen und bestätigten derzeit amtierenden Gastgeber des Wanderwaffeleisens, den lieben Björn. Hallo Björn. Einen wunderschönen guten Abend. Applaus, Applaus, Applaus. Applaus, Applaus, Applaus. Yay! Du hast es bis hierher in die Pott-WG geschafft. Wir freuen uns riesig. Und ja, routiniert, sagt man das so? Routiniert. Also schon gut eingearbeitet, wollte ich damit mariniert. Sagen. In das ganze Wanderwaffeleisen-Gedöns. Sagen wir hier so im Oberbergischen. Ja. Die liebe Steffi. Hallo. Hi, Steffi. Oh. Ja, es ist doch immer gut, wenn man sich sein Publikum selber kauft. Ja, immer gut. Ja, wir waren bis vor 20 Minuten noch gedanklich bei dir in Berlin. In der Waldbühne. Auf der Waldbühne nämlich, weil wir da einen Film geschaut haben mit jemandem, mit einem lustigen Musikanten, der da im Jahr 90. Wir kommen zur ersten Quizfrage. Schöne Musik gemacht hat. Genau. Wer hat 1990 auf der Waldbühne. Oder in der auf oder in? Man weiß an, es nicht. An, bei. Auf jeden Fall. Mittendrin. Beide Waldbühne. Wir hatten 1990 ein fantastisches Konzert gegeben. Ja. 1990 auf der Waldbühne. Ja. Ist nebenbei vor anderthalb Wochen 70 Jahre alt geworden. Wir warten auf Antworten. Aber she's like an Oase. Before you know it, you'll be on your knees. Ha. She's a kind of girl you dream of. Hey, hey. Dream of getting hold of. Die kommen nicht drauf. Du musst das andere singen. Du musst dieses singen mit den... One more night. Besser, näher dran. One more night. Wenn das nicht hilft, müssen wir tatsächlich noch. Phil Collins. Phil Collins. Coming in the air. Achso, jetzt. Oh, ich möchte lösen, Phil Collins. Phil Collins. Wunderbar. Richtig. Herzliche Danke, Glückwunsch. Danke, ja. Ich hatte es vor mir, aber. Also kriegt ihr beide schon mal einen Punkt. Ich notiere das schon mal. Wunderbar. Ja. Hervorragendes Konzert. Ja. Genau, also so viel zum Thema Berlin. Viel mehr kennen wir von Berlin auch nicht. Außer Spandau. Aber egal. Das gehört ja nicht zu Berlin. Das gehört nicht zu Berlin. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall, sagt die Viola. Siehst du, na, ja. Da müssen wir doch mal die kleine Schwester besuchen und mal fragen, warum Spandau nicht zu Berlin gehört jetzt. Ist das wie Grünwald auch nicht zu München gehört? Die Frage, keiner weiß, warum Grünwald zu München gehört. Ach so, das kann uns der Christian dann beantworten bei Gelegenheit. Ja. In einem Audiokommentar. In einem, oh, winke. Fehlt schon wieder ein Pfahl am Zaun hier. So. Das war schon ganz das Zaunelement. Die halbe Veranda. Gewinkt. Möschendreitzaun. Möschendreitzaun. Ja, sehr schön. Spandau gehört nicht zu Berlin, schau. Ich schreibe mir das mal auf. Ich werde das. Ich habe ja, muss ja morgen wieder arbeiten, da habe ich Zeit, da kann ich das mal nachgoogeln. Ist das tatsächlich? Spandau. Spandau gehört nicht zu Berlin. Nicht. Hat die Steffi gesagt. Das werde ich genauso in Google eingeben, hat die Steffi gesagt. Hat die Steffi gesagt? Die Steffi sagt, Spandau gehört nicht zu Berlin. Wo wohnst du in Berlin? In Marzipanien. Ah. In Marzipanien. Gibt es das wirklich oder ist es... Magst sagen, oder? Nee, ich, genau, nee, ich habe jetzt die Vorstellung, du kennst du diese Marzipan-Vierecke, die Lübecker Marzipan? Ja. Stell mir jetzt Häuser vor, die aus diesen Dingern da so gebaut sind, weißt du, so. Und Steffi schaut raus, hallo, nicht das Haus auf Essen. Knusper, knusper, Knäuschen. Finger weg, habe ich gesagt. Finger weg, im Sommer schmilzt dann die Schokolade aus. Ja. Okay, Marzipanien. Ich kenne Marzipane, das ist der Schwiegervater von Christian Ulm bei Maria im Schmeckt's nicht. Aber das ist wäre jetzt ein Filmtipp und wir machen ja keinen Filmpodcast. Naja, gut. Ich kann das ja mal mitnehmen. Gibt's ja andere Leute, die sich um Filme kümmern, da haben wir ja keine Aktien drin. Ja. Filme und Serien in dieser Republik. Filme und Serien in der Republik. Ja, schöne Grüße. So, warum haben wir uns jetzt eigentlich... Oh, ich habe so gesagt, Entschuldigung. Das mach ich mal einen Strich. Strich. Ja, ja. Strich machen. Strich machen. Hat so gesagt. Komm, jetzt zack. Ah, ja. Das sagt er so. Ja. Oh. Auch so gesagt. Und jetzt habe ich auch schon wieder so gesagt. So. Oh, das... Nee, das wird nix. So wird das... Oh, nix. Das geht auf die Bahn. Ja, so wird das nix. Zack, den nächsten. Das ist mit Strichlisten ist so eine Sache. Ja, ja, das stimmt. Das haben wir in der Pflege auch schon länger so entdeckt. Habt ihr? Mhm. Ja. Da gibt's auch was Strichlisten. Macht ihr für Strichlisten? Wie oft einer kackt zum Beispiel. Ach so, das ist dein Thema. Ja, ja. Das ist ziemlich scheiße. Ja, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. So. Danke. Genau. Ich mache den Strich. Nacht. Danke. Prima. Björn, hast du denn alle Trackables schon getrackt, aus dem Wanderwaffeleisen schon? Nein, habe ich noch nicht. Hast du noch nicht? Dann wird aber jetzt Zeit. Weil wir verlosen das heute neu. Ja, du weißt schon, dass du das jetzt abgeben musst, dann die Tage, oder? Ja, aber die Nummern sind aufgeschrieben. Ach, die Nummern sind aufgeschrieben. Das ist natürlich pfiffig. Aber wenn du sie aufschreibst, hättest du auch gleich eintippen können. Notier mal, schreib die Nummern auf. Ich kenne die, ich habe die alle gelockt. Was? Schreibt die Nummern auf. Björn schreibt die Nummern auf. Schreibt die. Das ist für die sogenannten Shownotes. Genau. Ich bin ja in Rente. Ich muss ja den gar nicht machen. Ja. Hast du noch nicht? Ich habe die alle schon gelockt nebenbei. Und das als Nicht-Geocacher. Ja, als Muggel der Herzen. Ja, einer muss ja. Genau. So weiß man dann, wo man es hat. Ja, ich hatte mir aber mehr versprochen. Ich hatte gedacht, dass man das irgendwie dann wirklich nachvollziehen kann, wo das überall unter... Soll das auch so eine Karte... Aber ich verstehe auch die Homepage nicht von diesem... Von diesem Anbieter, der da irgendwie der Chef im Ring ist. Sprecht ihr nicht dieselbe Sprache? Na, die ist irgendwie, da muss ich jetzt mal als Softwareentwickler sagen, da ist noch ganz, ganz viel Potenzial an der Stelle. Sicherlich viel und, Luft und, nach oben. Ja, aber sehr viel Luft nach oben, was ich da so sehe. Naja, allein schon, dass sich jeder Himpelpimpel da einen Account schießen kann. Oder mehrere. Naja, gut, ist ja nicht. Ich muss da ja nicht den Admin machen. Ist doch nicht dein Hobby. Nee, ja, nö, nein. Ja, nö. Doch, weiß nicht. Theoretisch ja. Aber praktisch mit der Latscherei, das ist mir schon zu viel eigentlich. Ich bin theoretischer Geocacher. Ja, theoretisch bin ich, glaube ich, vielleicht sogar weiter vorn als mancher, der durch den Wald rennt. Für mich ist das alles ein großes Mystery. Für dich ist es ein großes Mystery. Sehr schön, Frank. kann ich noch einen Keks aus der Tupperdose haben? So, ja. Die ist da hinten, der Wurst. Ach, da sind die Kekse. Ja, ja, da sind die. Es gibt nämlich Kekse hier in diesem Hause. Ach, gemein, ne? Das ist ja auch so ein Lied gewesen. Hasch, hasch, hasch, hasch, hasch, hasch. Kommen wir jetzt um. Hasch mich, ich bin der Frühling. Zweite Frage. Ja. Welche Band hat das Lied Hasch? Hasch. Tasch kenne ich, das ist aber von ZZ Top. Ah ja, na gut. Ja, genau. Ach, wir dürfen ja nichts mit Musik machen. Ja. Nee, das ist ja immer noch in so eine Grauzone. Wegen dem, aber ich glaube, selber singen darf man schon ein bisschen. Wir auf jeden Fall. Ja, wir machen das einfach. Das erkennt ja keiner, das haben wir gerade gesehen. Ja, stimmt. Das war kein künstlerischer Vortrag. Aber ich glaube, verhohne People darf man das auch nicht, um mal dieses Wort zu benutzen. Verhohne, oh, schönes Wort. Habe ich lange nicht gehört. Verhohne People. Dann kann der Künstler da irgendwas, ja, ja, kann er sagen, nee, das möchte ich aber so nicht. So, du war so das, mit meinem Lied umgehen tust. So war das nicht gedacht. Das war ernste Kunst. Alles klar. Ja, das nimmt man dann unter der Kategorie Satire auf. Ne? Ja, das genau. Lied. Schalalala, schalalalala. Das war ernste Kunst. Gut. Ja, das ist so wie gut und gut gemeint. Ah, ja, genau. Gut gemeint und schlecht gedacht. Oh, nee, gut, schlecht gemacht, oberflächlich nachgedacht. Ja. So, genau. Ja. Waffeleisen, ich wollte ja schon überleiten über die Treckebilds, wollte ich ja zu dem. Aber wenn du hier mir gegenüber sitzt, dann. Es tut mir leid. Komme ich zu nichts hier. Ich kann jetzt so losfehlen, ja. Schubladen. Das würde ich gern sehen. Lässt du mich mal mit in die Schublade? Für die Hörenden, die Schublade ist nicht viel größer wie ein DIN A4-Blatt. Und wir werden jetzt gleich sehen, wie Frank Backhaus in diese Schublade. Das ist quasi das hier. Hat die mich getreten. Ja. Ist ja hier wie die Ehrlich Brothers oder wie heißen die, ne? Die können in eine Schublade. Heißen die Ehrlich Brothers? Kennt die einer? Auf jeden Fall. Hier die Siegfried und Roy für Arme, die da jetzt im RTL immer irgendwo rumschwingen. Ich habe ja immer noch mein Satu-Abo, deswegen kenne ich soweit jetzt. Die heißen Ehrlich Brothers, heißen die, oder? Kennt die jemand? Ja. Die haben so, die gehen öfter zum Friseur auf jeden Fall, aber kommen niemals dran. Das ist total witzig. Naja, egal. Ich war eben aus der Losfigere Schublade. Ja, ich denke auch, du brauchst das Serviette. Du sollst nicht trinken, wenn ich rede. Entschuldigung. So. Wie waren wir denn jetzt? Wieso Siegfried und Roy? Achso, Siegfried und Roy beide tot nebenbei. Um mal ein bisschen noch hier ein bisschen was Ernsthaftes in dieses Audioformat zu bringen. Ne? Wie auch immer wir jetzt wieder zum Waffeleisen zurückkommen. Ja, pass, apropos zaubern, ach wollte so. Ich eigentlich sagen. Jetzt aber. Ne? Was hast du denn mit dem Waffeleisen gezaubert, lieber Björn? Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin nicht dazu gekommen. Ha! Das ist ja das Beste. Ich hol mal den schwarzen Ordner mit der Liste, nicht dazu gekommen. Boah, ist der schwer. Boah. So, Entschuldigung, ja. Aus privaten, beruflichen oder gesundheitlichen Gründen? Nee, privat und beruflich. Okay. Das ist gut. Ich blätter mal vor. Ja, blätter mal durch. Ja, hatten wir auch schon. Hatten wir schon beruflich. Das ist gut. Ich meine, im Grunde steckt da ja immer nur hinter, keiner will es sauber machen. Ich glaube auch. Das ist doch wunderbar. Ja, ich denke ja fast eher, dass die Leute auch Angst haben, dass sie es kaputt machen, weil dann kannst du dich nirgendwo mehr sehen beim lassen anschließen. Dann ist durch. Ja, aber du hast gesagt, du hast dir die Nummern von den TBs aufgeschrieben. Also es ist noch eins drin, oder? Ja. Ja, das kam ja jetzt aus Österreich, da muss man vorsichtig sein. Alles in bester Ordnung, erfreut sich bester Gesundheit. Entschuldigung, Peter, wenn du das hörst, es tut mir leid. Ja, er hat den Transport auch gut überstanden, war super verpackt. Ja, das ist schön. Ja, spiel ruhig mal ein, ja. Mach mal, ja, genau. Das ist schön hier, Das ist halt ein richtig lebender Haushalt, wo wir heute sind. Da klingeln Telefone. Das kenne ich von daheim zum Beispiel gar nicht, dass Telefone klingeln. Und ich kenne vor allem nicht, dass jemand im Podcast jetzt aufsteht und da dran geht noch. Aber gut, das kann man alles mal so machen. Das steht bestimmt auch in irgendeiner Postcast-Fibel. Genau. Ich trinke noch einen Schluck. Podcast-Fibel. Wenn's Telefon klingelt, gehen Sie dran. Genau. Gehen Sie dran. Ach, wir haben gar keine Chips auf dem Tisch. Das stand doch auch an der Podcast-Fibel, ne? Stimmt. Immer Chips essen. Immer knackende Geräusche. Ist ganz gut. Also, Björn hat nichts gemacht mit dem Waffeleisen. Macht nichts. Macht da nichts kaputt. Da frage ich mich instinktiv, was hast du in das Logbuch geschrieben? Hast du dein Geocacher-Stempelchen reingemacht und hast gesagt, danke für den Cache, oder? Nein, das ist ja keiner. Das stimmt. Unbedingt. Ja. Nur weil es nicht in einem Tupper-Ding jetzt drin ist, oder wie? Nein. Nein. Gut. Aber mal vorausgesetzt, du hättest jetzt Waffeln gemacht. Ah, sehr gut. Was wäre denn dein herzallerliebstes Rezept? Ja, ich habe da auch schon was in der Idee gehabt, aber wie gesagt, zeitlich leider nicht dazu gekommen. Das wäre so in Richtung gegangen, so Flammkuchenmäßig. Ah, das heißt mit Speck, Zwiebel, Frischkäse, nee, was kommt nur drauf? Schmand, ne? Schmand. Ja, genau. Ja. Rum und anzünden. Also in Teich dann auch schon so ein bisschen mit Zwiebeln und Speck und sowas. Und dann so ein bisschen Schmand obendrauf. Ja. Also eher die ganz knusprige Variante. Ja, um mal was Herzhaftes. Knusprig und herzhaft, genau. Dabei fällt mir ein, ich habe tatsächlich mal dieses dieses Waffelrezept ausprobiert, das der Thomas Witzer vorgestellt hat. Aha, hat er eins vorgestellt? Ja, in seinem eigenen Podcast hat er das vorgestellt. Ach so, ich höre keinen Podcast mehr. Ja, und der Peter hatte ja das Waffeleisen und der Peter und der Thomas, die machen ja diesen Podcast zusammen. Ja. Und der Thomas Witzer hat ein Waffelrezept vorgestellt. Da kommt anteilig so viel Butter und Zucker wie Eier rein. Und das gab einen derart kompakten Teich, dass ich den nicht von den Mixerquirlen gekriegt habe. Und da habe ich gedacht, na gut, Augen zu und durch, auf das Waffeleisen und ungelogen, 1,5 Zentimeter dicke Waffeln backt man mit dem Rezept. Wow. Das ist, ja. Also dieses Rezept ist wirklich fantastisch. Ich empfehle das mal zumindest einmal auszuprobieren. Das ist echt der Hit. Das ist die erste Waffel, wo du Kirschen ohne Ende draufschmeißen kannst und Sahne und das suppt dir nicht durch. Ich glaube, die kannst du dann sogar noch aus der Hand essen. Also das ist wirklich fantastisch. Ein tolles Rezept auch, für wer jetzt süße Waffeln mag. Genau. Ja. Ich freue mich, dass ich überhaupt noch mitmachen darf, weil ich mag keine Waffeln. Also du mochtest noch nie Waffeln? Nee, noch nie. Es sei denn, man hat da eine Knackwurst reingerollt und Senf und Ketchup. Manchmal habe ich das Gefühl, ich darf nur mitmachen, weil ich das Audioschneideprogramm bedienen darf. Kann. Ja, irgendwer muss es ja tun. So. Ja, die Sache, ich esse tatsächlich ja gerne Waffeln. Ja, ich weiß, ich sehe das ja immer mit. Und meistens dann so gerne, dass ich anschließend keine mehr mag. Ja. Das hält dann so eine Woche an und dann esse ich die auch wieder ganz gerne. Ja. Ich sah jetzt letztens, dass du tatsächlich auch notfalls mal zum Methadon-Programm greifst und die eingeschweißten viereckigen. Die habe ich heute Nachmittag ganz vergessen. Hast du am Tag gar nicht gegessen? Ah, Mann. Wollte ich eigentlich. Ja. Die aus dem Toaster, ihr kennt die, oder? Die gibt es bei jedem Netto. Größeren Discounter. Also, Entschuldigung. Wir streichen das so mit dem Netto. Ja, keine Werbung. Das dürfen wir ja nicht. Keine Werbung für Netto. Genau. Genau, die macht man so in Toaster. Jetzt hätte man den Toaster doch eingesteckt lassen sollen. Das ist jetzt mal ich kann ja schnell das ausstecken, was da drin ist. Genau. Und ja. Oh ja, das machst du super, das ist das Mischpult. Ja, das wird dann ein bisschen leise. Naja, gut. Also, das heißt, man hätte von aus Peine eigentlich herzhafte ultradünn, Flammkuchen mit Speck. Und die kenne ich nur aus Baden-Württemberg, die Ecke eigentlich. Ja, es kommt ja eher so aus dem Elsass dann, ne? Ach ja, stimmt, da heißt auch Elsässer Flammkuchen, genau. Jetzt wo du das sagst. Ich schreibe das auch auf. Elsässer Flammkuchen gibt es bestimmt auch in Württemberg. Wo ist denn der Elsass? Da, hier bei, da, Na, sag schon. Wo der Daniel wo den Flammkuchen über gibt? Über die Grenze. Ach so, da, was? Ich will das, was? Der Elsass. Beim Daniel auf, über die Grenze? Ja, Straßburg, darunter. Ja, ist das so? Wer weiß das? Hier, der Anwesenden? Jemand? Straßburg, ja, ja, genau da. Straßburg, kommt da der Schmuck her? Man kann auch Straßburg sagen. Ja, Straß ist das Schmuck. Ja, das ist doch hier das, was Chantal trägt, weil das für den Richtigen nicht reicht oder so. Ne? Oder? Das ist doch... Ja. Entschuldigung. Chantal. Chantal. Gesagt. Chantal gesagt. Ja. Das, dann ist das mit dem Waffelthema jetzt dann soweit durch. Das bedeutet ja, unser Patenkonzept ist wieder nicht aufgegangen, nee. Weil ich prophezei jetzt mal. Ja? Ach nee, wir fragen einfach Steffi. Steffi, wie sehr bist du denn als Patin in Stress geraten mit unserem Youngster? Also so gar nicht, aber ich habe zumindest mehr Waffeln gebacken als er in der Zeit. Scheint den Profi vom Anfänger, würde ich sagen. Voreilender Gehorsam. Ich back schon mal welche, falls der anruft. Ja, dann schicke ich ihm eine. Ich fax dir mal eben eine. Und wie schmeckt sie doch, Poppe? Ja. Sehr schön. Naja, aber du kannst ja vielleicht später beim Quiz noch ein bisschen mit reingrätschen und dem jungen Mann ums Eck helfen. Schauen wir mal, das kriegen wir schon irgendwie hin. Wenn es ein Waffelquiz ist vielleicht. Ein Waffelquiz. Viva Waffelquiz. Oh, schön. Viva Waffelquiz. Ich hole mal eben meine Ukulele. Deine Ukulele. Ja. Merkt man eigentlich, dass eigentlich Karneval wäre? Merkt man das so ein bisschen? Ich hoffe nicht. Wir haben uns ja extra gesagt, wir machen nichts mit Karneval. Weil du trinkst ja hier schon dieses Zeugs mit drei Kronen. Ja, das stimmt. Ich hab mir tatsächlich ein Frühkölsch mitgebracht heute, weil das ist ja eigentlich, aber eigentlich auch nicht. Da kannst du sehen, wie konsequent die Kölner sind, ne? Ja. Es ist jetzt 6:30 abends und das Bier heißt immer noch früh. Es ist nie zu spät für ein Früh. Ah, so ist das. Ja. Ist Originalwerbung nebenbei, hat sich der Brauchef selber ausgedacht. Was man jetzt auch nicht sieht, dass wir unsere roten Nasen aufhaben, da haben wir auch nicht nachgedacht. Ne? Jetzt. Wer von uns ist denn der Bömmel? Ja, der Bömmel. Wer ist Zimmermann und wer ist Ei? Ich habe die Okulele. Du hast die Okulele. Ja, gut. Ja, dann würde ich wohl Gitarre spielen müssen und schlecht sitzenden Anzug anziehen. Naja, gut. So kann es gehen. Aber das sind ja Sachen, die interessieren ja unsere Hörenden nicht. An der Stelle. Wie kommen wir jetzt vom Karneval über das Waffeleisen weiter? Richtung Auslosung. Also wir waren ja schon knapp dran an der Auslosung. Ja, waren wir schon? Ja, weil wegen Elsass. Ah, wegen Elsass. Stimmt, ja. Hm. Ja, oh, das sind Gedankengänge, die muss man auch erstmal für sich selber klarkriegen. Das habe ich hier in den Tisch geritzt als Skript. Ach, gib doch ein Skript. Ja, ich hab's geahnt. Die Sache der Backhauscast ist zu Ende, wenn diese Tischplatte nur noch einen Durchmesser von 2 mm hat. Nach jeder Folge wird der mit dem Schwingschleifer abgeschliffen, der Tisch, damit da wieder Platz fürs neue Skript ist. Und Die coole ist übrigens das Skript von dem FFG Backhauscast. FGG wollte ich sagen. Ach so, da. Ja, genau, die da. Ja, ist schon ganz schön durchgeweicht. Geh da Leber nicht dran. Nee, ich lasse die Finger davon. Das ist langsam schreit's nach einem Audioformat, nach einem Videoformat. Audiohammer, das ist egal. Bloß kein Videoformat. Wir haben schon wieder geschafft, innerhalb von einer halben Stunde unsere Gäste stumm zu stellen, Halbert. Hallo? Wir können ja einfach mal nichts sagen. Mal gucken, was passiert. Hallo? Ja, wir sind natürlich noch da. Wir laufen ja nicht weg. Ja, wir machen sich auch mit Kopfhörern immer so schlecht. Ja. Was ist Schluss? Da gibt's doch den Blauzahn. Klassisch am Kabel. Ja, genau. Das dürfen wir nicht einführen, dass hier mit Bluetooth gepodcast wird. Ja. Sonst geht nachher einer unserer Gäste zur Toilette und spült den Klo runter. Und dann sind wir wieder in Erklärungsnot, was denn da los ist. Ja, oder so ein gescheiter Erziehungsstoß für die Kinder. Genau. So mal. Mal ebenso auf dem Weg. Ja, verdammt, wir waren live auf Sendung, das Hallo. Hallo. Piep, piep, piep, piep. Ja. Dann kommt noch so ein, oh Scheiße. Und dann so, ja. Dude. Ich leg mal auf. Hier ist das Jugendamt. Gut. Oh, das Jugendamt hört den Backhauscast. Oh. Das wäre bedauerlich an der Stelle. Ja, dann wollen wir mal gucken, ob wir dich von dem Wanderwaffeleisen befreien können. Ja. Was hältst du davon, Björn? Ja, schauen wir mal, wo es jetzt hingeht. Du hast dich ja nicht nochmal beworben, das heißt, du möchtest es auch nicht haben. Weiterhin nicht haben. Nicht weiter haben. Weiterhin haben, aber nicht weiterhin nicht nutzen. Das klären wir gleich alles im Großen aus Twitch. Weil heute gibt es, das kann man schon mal sagen. Ja, das dürfen wir. Die heutige Auslosung können wir jetzt schon versprechen. Wird legend, ich hab's gleich. Der. So. Barney Stinson. Große Zitate, immer mal reingeschmissen für die Serienfraktion, dass sie sich auch zu Hause fühlen. So, und zwar wird es. Warum machst du denn schon wieder Fotos? Naja, ich muss winken. Ich habe gar nicht Kameraauszubildenden ja nichts gesagt. Ach, deswegen musst du da ja gleich ein Video. Ja, filmen. Kann ich. Ich habe auch so ein Ding da. Nimmst Telefon. Du dein Gerät? Ich benutze mein Gerät. Okay. Ja. Sagte der Seemann zum Mädchen. Sagte der Seemann zum Seemann, lass das schäumen. So. Haben wir jetzt schon wieder gesungen? Ja, macht ja nichts. Steht ja dran. Aber wir kommen eh nicht über 5000 Downloads von daher. Das Intro ist doch immer 5 Musiker in 8 Tonarten oder irgendwas. Genau. Ist am Anfang immer. Ja, genau. Also, wie gesagt, die heutige Auslosung, das können wir versprechen, da haben wir so in 46 Folgen noch nicht gehabt. Das kann man ja, durchaus so sagen. Ist ein bisschen unserem neuen Auslosungsmodus geschuldet, den ich noch mal kurz in 3 Sätzen erklären möchte. Okay. Wir haben ja Lose für Menschen, die das Waffeleisen schon hatten, die sich beworben haben. 1. Und wir haben, was? Ich wollte auch gerade eine 1 sagen. Wieso 1? Das war der erste Satz. Ach so. Von wegen 3 Sätzen. Also wenn ihr mir jetzt immer dazwischen redet, dann können wir das so nicht machen. Wenn ihr immer nur meckert, können wir sowas wie Pandemie nicht nochmal spielen. Genau, dann können wir das nicht nochmal machen. Also es gibt auf jeden Fall Lose für Leute, die sich schon mal beworben haben, und es gibt Lose für Menschen, die sich noch nicht beworben haben, und wir haben eine Gesamtzahl an Losen von 7 Stück. Und ich werde jetzt vorlesen, korrekt, wer alles dabei ist. Bitte. Und ich werde auch sagen, wer sich schon mal beworben hat und teilweise das auch schon, das sogar schon gehabt hat, das Waffeleisen, so muss man es sogar richtig sagen. Und Menschen, die es noch nicht gehabt haben. Und ich glaube, der aufmerksame, hörende Mensch wird von alleine drauf kommen, was heute die Sondersituation an dieser Auslosung ist. Ich habe so eine Vermutung. Auf Platz 1 haben wir den Ralf, der nach wie vor ein Dauerlos hat, was ich jetzt nicht erklären werde, weil das viel zu lange dauert. Und dann bin ich auch über die 3 Sätze hinaus. Komma, Punkt. Du musst das machen wie eine Master. Auf Platz 2 ist der Daniel, aka die Labertasche, der ehemalig Brombeeren faltete und dieses nicht mehr tut, der das Waffeleisen noch nicht gehabt hat. Auf Platz 3 ist der Markus Spitz, unser Freund aus Köln, der das Waffeleisen schon gehabt hat. Auf der 4 ist der Christian, der Oboman, der das Waffeleisen auch schon, Frank, hatte richtig. Auf der 5 ist der TJ, der eigentlich Andi heißt. Der genau. Und nicht Hans. Und nicht Hans. Weil Hans heißt ja Andi. Genau. Egal, jetzt. Der hat das aber auch schon mal gehabt. Der Grillzombie ist dabei, auch der hat das Waffeleisen schon einmal in Besitz gehabt und auf Platz 7 wäre der Gérard, auch der schon öfters das Waffeleisen zu Hause hatte. So, das heißt im Klartext, was lernen wir, wenn wir diese Liste genau anschauen? Ja, man kann sich das Losverfahren sparen. Nein! Nein! Das, oh, das können wir doch der Losfee nicht antun. Auf keinen Fall. Das ist ja trotzdem, also 2-1. Ja. Zumindest das für Gedöns. Wie 2-1. Nein, 2, hier 5, so rum. Genau. Ja. Also auf jeden Fall werden wir ein Paten, ein Patenkind Kind auslosen. Genau, Paten, im Verhältnis 1 zu 6 sozusagen. Ich habe ihm ein Angebot gemacht. Ja, genau. Und dann, wie habt ihr es denn überhaupt, wie hast du es mit der Losfee abgesprochen? Jetzt erst den Paten und dann den Gewinner? Oder erst den Gewinner und dann den wir haben hier ein außerordentlich aufwendiges Losverfahren. Okay, jetzt muss ich mal aufstehen und muss ans Gerät. Genau. Oh, ist das Kabel. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich hier kein Bier umwerfe. Das Kabel, wir stellen die Getränke mal auf Seite. Ja. Das ist ja peinlich. Ach, das darf man auch der nicht. Der ganze Orangensaft. Und das Augustiner in dem Bitte ein Bittragerl. Das ist so eine Schande. Warum habe ich eigentlich kein Augustiner-Tragerl, frage ich mich an der Stelle. Oh, naja, das musst du nur laut genug fragen. Wen fragt man das? Wie muss ich das jetzt, wie mache ich das denn jetzt? Es ist dein Handy, ich habe keine Ahnung. Ja, mein Handy ist jetzt auch bei gestürzt. Meinem und, oder der Kamera auszubilden, könnte das vielleicht. Na, ich mache das schon. Okay. Die Kamera geht ja auch, wenn man im Flugmodus ist, oder? Ja. Das sieht gut aus. Das geht. Also. Soll ich dich mit oder nur die Hände? Das ist, oder wie das hättest du das gerne? Nur nicht die Losfee. Nee, die ist ja. Die ist immer so schinnend. Jo. Losfee, mach's mal aus der Schublade. Okay. So, es hat. Das heißt, das läuft jetzt schon. Gemacht, ja. Losfee, das läuft jetzt. Die kommt nicht aus der Schublade. Also. Die Losfee und ich, wir hatten abgesprochen, dass wir als erstes den Gewinner des Waffeleisens auslosen. Das heißt... Es ist so unglaublich spannend. Das Los kommt in den Losbecher. Ja, ich sehe. Ich mische. Oh, ist das laut mit den Losen. Ja. Oh. Losgeräusche. Und jetzt ziehe ich den Gewinner. Ja, ich kann kaum das Wasser halten. Das Losverfahren ist das erste Los, das ich hier rausziehe, gewinnt. Das ist super. Ich hätte das zweite Los besser gefunden. Das erste Los gewinnt. Da ist das Los. Ja, warte, ich gehe näher ran. Das ist unglaublich. Also hier, die Luft ist ich zum öffne Schneiden. Ich das Los. Ja, also von der Spannung her, nicht vom, naja, egal. Das einzig Spannende ist, ob ich jetzt auch das richtige Los habe. Ja, das wäre jetzt noch ein Highlight für mich persönlich eigentlich. And the winner wer hat gewonnen? Ist der Daniel. Nee. Wow. Daniel. Ja, ich bin platt. Ganz herzlichen Glückwunsch. Ich bin platt. Dass du den gesamten März und eventuell auch noch ein bisschen länger, war an der Stelle schon mal gesagt, das Wanderwaffeleisen bei dir beherbergen kannst. Ja. Weil ich kann nicht versprechen, dass ich aus dem Krankenhaus heraus in der Lage jetzt sein werde, so an. Die Losfee zu begleiten, während sie... Ja. Also wir schicken das Waffeleisen quasi in Kur. Zu Daniel. Zu Daniel, genau. So sieht's aus. Ja. Boah. Hättet ihr das gedacht, nee, dass das heute nicht passiert? Das gar nicht. Ich ganz nicht. Überraschend. Ich auch nicht. Also ich bin auch tief bewegt. Genau. Wir lassen das direkt mal hier draußen liegen. Ich filme es nochmal in schön. Das ist das Döschen, wo der Los drin war. Boah, drin. Deutsch, ey. Da ist der Zettel. Ach, es ist nicht scharf, aber... Ja, das macht ja nichts. Warte, ich kann noch ein bisschen Pfeffer holen oder Chili? Nee, das liegt ja an dem... Ach so. Hier. Das ist ja hier dieses MAN-Gelob. Oder ich gehe auf die Wiese und hole einen, dann ist es scharf. So, jetzt kommen wir eigentlich zum, zum nicht mehr ganz so spannenden Teil. Die 6 Lose. Genau, das ist ja... der Business as sechs usual. Sich bewerbenden ja. oder dauerbewerbenden Paten mhm. sind jetzt im Lostopf. Es ist ganz schön dunkel unten im Lostopf, das muss man mal festhalten. Hier. Meinst du, wir sollten da mal so eine LED-Beleuchtung rein? Ich weiß nicht. Oh, was ist, wenn die Lose Angst haben? Ja, habt das, ihr Angst? Nein, die haben keine Angst. Die sind ja zu sechst. Das sind ja hier, das sind ja die fünf Freunde plus eins. Aber die sind schon ganz unruhig da drin. Die fünf Freunde sind gewohnt in dunklen Höhlen. Ne? Jede Geschichte von den fünf Freunden endet in einer dunklen Höhle. Gibt mir zu denken. Ja, müssen wir die Pleiten mal fragen, was da los war. Ach nee, kann man nicht mehr fragen. So, die Lose wurden gemischt. Das stimmt, habe ich gesehen. Und das heutige Losverfahren ist, ach, jetzt. Das vierte Los gewinnt. Wow. War das richtig, Losfee? Das wievielte? Das vierte. Magst du nicht doch mal aus der Schublade? Ja, kamerascheu, ne? Ja, er fremdelt ein wenig. Ja. Ist mir schon aufgefallen. Okay, ich ziehe jetzt den ersten Nichtgewinner. Entschuldigung. Das vierte Los gewinnt. Und los geht's. Los geht's. Nicht-Pate wird der Ralf. Der Ralf. Oh. Der Dauer-Ralf. Mensch, Ralf. Was soll man dazu sagen? Das Glück meint es nicht gut mit dir. Ich ziehe das zweite Nicht-Gewinner los. Obwohl ich mir auch nicht sicher bin, ob Ralf als Pate geeignet ist. Ja, nur dann kann man endlich mal wieder Schaschlik oder Schnitzel auf dem Ding braten. Da warte ich doch die ganze Zeit schon drauf. Steak medium rare, das Ding eigentlich gar nicht einstöpseln. Frittierter Elefantenrüssel. So. Zweiter Nichtgewinner ist der Christian. Der Christian. Mann. Schade, mit dem hätte ich gerne noch mal ein bisschen über Computer gefachsimpelt. Das hat er die Tage getan in seinem Podcast. Also. Ja, das war ja genau mein Thema. Der dritte Nicht-Gewinner oder Nicht-Gewinnerin. Nicht. Nee, wir haben gar keine Gewinnerin dabei. Nee. Keine potenzielle. Nee. Oh. Bis jetzt nicht. Man weiß ja nie, ob sich das im Laufe des Monats ändert. Nicht-Podcast-Pate wird der Grill zum... Nee, was steht da drauf? Ich kann ihn nicht lesen. Achso, dann lese ich nochmal. Gérard. Das ist nicht meine Schrift, das ist die Schrift von der Losfee. Ja. Entschuldigung. Und jetzt ziehen wir den Paten. Der Pate. Das war doch irgendwie so Musik mit Zither oder mit. Nee, das was ist denn das für ein Instrument, was die da spielen beim weiß Baden? Ich nicht. Das, ding, de, ding. Ding, de, ding. Ja, ding, de, ding klingt mehr nach Western. Aber gut. Ding, de, ding, ding, ding, ding. Podcast Pate. Ja. Also Podcast Pate. Wird der TJ. Der TJ. Andreas. Dann haben wir endlich mal Geocaching. Wir haben dich als Podcast-Paten gezogen. Ich hoffe, du hast da tierisch Bock drauf. Aber bestimmt. Und, ist ja erst im April. So wird's werden. da muss man nicht lang drum rumreden. Genau. Damit steht also das Dream Team fest. Daniel Bialas und der TJ Andy haben das große Los gezogen. Oder denen wurde das große Los gezogen. Ja, that's funny. That's funny, man. Yes, I will enjoy that. Ja, das kann recht großartig werden. Wer hat jetzt nochmal das Waffeleisen gewonnen? Ich habe das jetzt gar nicht mitgekriegt von lauter Aufregung. Losfee? Der Daniel. Ach, der Daniel hat das gewonnen. Es stand eigentlich die ganze Zeit schon fest. Ja, mehr wie Aufrufe auf Twitter können wir ja auch nicht machen an der Stelle. Ist doch gut. Ja, ich freue mich. Ich glaube, das kann, das wird, ja, bestimmt wird es mein Leben, meine Mittel. So. Das ist doch keine gute Idee, das da aufzunehmen. Jetzt muss er das hier noch hochladen übers mobile Netz. Naja. Wohin muss er das denn laden jetzt? Ja, egal. damit. Ja, großartig. So, wer das Video also, schon sehen will, es wird gerade hochgeladen, wohin auch immer. Ich würde sagen, das haben wir so noch nicht gehabt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist, ja, das ist natürlich, ja, ich sag mal, das ist mit dem neuen Losverfahren etwas, das man sich überlegen sollte. Man kann sich eine 100% Chance sichern. Das ist richtig. Wenn man der alleinige Bewerber, die alleinige Bewerberin bleibt für das wandernde Waffeleisen. Sehr schön. Toll. Sehr schön. Aber dann könnte es ja passieren, dass ihr das Losverfahren nochmal wieder ändern müsst. Jetzt stellt euch mal vor, es ist wenn sich keiner dabei, der das Waffeleisen noch nicht hat. Dann bleibt es da, wo es ist. Da ändern wir jetzt. Hey, wir haben jetzt hier 18 Runden mit Notar und allem und Pipapo gedreht, um dieses Wanderwaffel-Ausloseverfahren in trockene Tücher zu kriegen. Das bleibt jetzt so. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Und sonst hat der Daniel es halt auf Lebenszeit. Da muss er halt sehen, was er damit macht. Auch das, Hauptsache wir müssen dann keinen Unterhalt zahlen. Vielleicht tut er einfach den Karton beschriften und irgendwo in der Ecke stellen. Ja. Und einen Zettel oder irgendwo an der Kinnwand. In irgendeinem Bus liegen das lassen. Das Wanderwaffeleisen steht in der Ecke. Kann man sich an den Kühlschrank kleben. Falls das nochmal einer gewinnt. Ja, vielleicht auch in die Unterlagen für die, für die Nachwelt festhalten. Als, ja, als Erbe. So ein digitales Erbe, ne? Genau. Mhm. Und denkt dran, oben auf dem Speicher steht noch das Wanderwaffeleisen. Folge 768. Heute hat sich tatsächlich jemand für das Wanderwaffeleisen beworben. Frank und ich würden dann eine Adresse von unseren Kindern hinterlegen, weil wir dann ja wahrscheinlich auch nicht mehr unbedingt in der Lage sind, ein Paket entgegenzunehmen. Ich mach mal schnell die Zähne rein, bevor wir das Wanderwaffeleisen verloren. Vielleicht kann ja dann einfach das Kamerakind ein Losschreiben, Video machen, wegschicken. Genau. Dann vereinfachen wir die ganze Geschichte. Dann müssen wir ja auch nicht sonntagsabends hier rumsitzen. So. Entschuldigung. Vielleicht gibt es ja im Jahr 2069 dann auch ganz revolutionäre Losverfahren, wo wir. Weiß man nicht. Quasi die KI das zulost. Meinst? Ja, weiß man ja nicht. Ne? Irgendjemand wildfremdes, so eine Post. Hier ist das Wanderwaffeleis. Und die KI ist dann genauso drauf, wie die los wird. Die haben Story stelle ich mir so vor, derjenige will das Wanderwaffeleisen gar nicht und tut dann alles dafür, der KI deutlich zu machen, dass er das Wanderwaffeleisen eigentlich nie gewollt hat. Ja. Währenddessen lernt er ganz skurrile Leute kennen, unter anderem auch Roboter, die irgendwie sind. Und schließlich kommt raus, dass von ihm ein Foto existiert, wo er vor einem Wanderwaffeleisen steht. Also, wunderbar. Falls jetzt irgendwer dieses noch nicht gelesen oder gehört hat, ich sag jetzt nicht, welches hochqualitative Buch in diesem Land erschienen ist, wo diese Geschichte nachzulesen ist. Nur geht's da nicht um Waffeleisen. Nee, warum eigentlich nicht? Mark. Da müssen wir den Herrn Uwe. Ach, wir wollten ja nichts sagen dazu. Ich frag mal. Ich frag mal bei Gelegenheit. Genau. Aber ein Staubsaugroboter war schon dabei, zumindest mal. Das. Staubsaugroboter. Also, Entschuldigung, du hast es immer noch nicht gehört. Es liegt ja erst 3 Monate auf deinem Schrank. Ich habe nur heute sowas, ich kriege das jetzt nicht ganz richtig zusammen, aber ich habe was Lustiges gelesen, dass der Vater fragt, wer hat denn die Personenwaage auf den Flur gestellt? Genau, ist gut. Und alles, was dann mit dem Saugroboter passiert, war ganz wissen. Das fand ich richtig gut. Ja, das stimmt. Das sind die lustigen Seiten von Twitter, das finde ich auch schön. Da ist mir mein bildliches Vorstellungsvermögen direkt in die Quere gekommen. Mir kann man mit solchen Tweets richtig Freude machen. Ja, ihr Lieben. Ja. Das war jetzt quasi schon ein Highlight, ne? Ja, genau. Und was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ich schlage vor, wir machen das große Backhauscast ausquetschen. Yay. Jawohl. Juhu. Oder so. Ja, Steffi kann sich zurücklehnen. Ja, Björn. Bist du gewappnet? Es geht um dich. Uch. Das Spiel heißt Wahrheit oder stramm gelogen. Stramm gelogen. Hand aufs Herz und stramm gelogen. Ah ja, genau. Und wir haben die Standardfragen hier vorliegen. Es gibt keine Zuhörerfrage. Also keiner unserer Zuhörer war noch an irgendwelchen speziellen Dingen interessiert, Björn. Das bedeutet, entweder du hast schon alle Fragen dich bezüglich in deinem eigenen Mit-Podcast besprochen. Das ist die Cash-Frequenz, wenn ich es richtig weiß. Und richtig. Oder aber es hatte einfach keine Fragen. Also egal, wie man es nimmt, es kommen die Standardfragen. Muss jetzt nichts bedeuten. Die erste Frage. Wie heißt du? Björn. Und weiter? Oder magst du das nicht sagen? Doch, kann man ruhig. Kann ruhig jeder hören. Kann man ruhig sagen. Mein Name ist Frank Backhaus. Und, ja, mein Name ist Klaus Backhaus und ich bin der kleine Bruder vom Frank Backhaus. Ja, das ist, ich find das immer wieder schön, ja, wenn Menschen einfach mit ihrem Klarnamen auftreten. Das, ja, finde ich auch. Finde ich auch korrekt. Ich finde, den Mut kann man eigentlich haben. Ja, wie alt bist denn du? Tja, ich habe die 50 noch nicht überschritten. Das ist gut, ab dann wird es auch kompliziert. Aber 47. Es klingt nach einem Aber. 47, oh, viel fehlt nicht mehr. Ja, die 5 ist schon in die greifbarer Nähe, ja. In die Nähe gerückt. Ja. Oh, was? Aber wenn die 5 einmal vorne steht, kann man es auch nicht ändern. Und eigentlich ist es gut, wenn sie vorne steht. Das ist mir eigentlich auch relativ egal. Ja. Frank, wie geht's dir damit, mit der 5 vorne? Ja, also wir haben uns aneinander gewöhnt. Es hat eine Zeit gedauert. Ich hatte schon mal eine 5 vorne. Und auch mehrere Termine mit meinem Ich hatte hinter der 5 nichts. Therapeuten, bitte? Ich sagte, ich hatte schon mal eine 5 vorne, aber ich hatte hinter der 5 nichts. Naja, gut. Lieber Björn, wir fragen immer gerne nach dem Familienstand und machen bewusst auch die Frage, den aktuellen und den gewünschten. Ja, es ist ein offenes Format hier, sind Dinge möglich, das glaubst du gar nicht. Da gewinnen Leute ganz spontan Waffeleisen, obwohl sich so viele beworben haben. Das ist ziemlich einfach. Ich weiß ja gar nicht, wie er das gemacht hat, dass sich kein anderer beworben hat. Das werden welche wir, Gelder da in welcher Höhe geflossen das, sind, das, werden wir im nächsten Backhauscast da gehen wir herausfinden. Investigativ. Kannst du das mal beim großen Ausquetschen bitte dabei schreiben? Ich schreibe jetzt nichts mehr da rein. Wir haben heute schon Hawaii-Toast reingeschrieben und keiner weiß warum. Weil die mit Ananas sind? Also, wir schweifen ab. Entschuldigung, es ist ja, geht ja um den Björn. Familienstand aktuell und gewünscht. Ja, seit 21 Jahren verheiratet und das kann auch gerne noch so lange bleiben, wie es geht. 2 Kinder und ein Enkelchen. Yay. Oh, ein Enkelchen. Das haben wir noch nicht gehabt. Doch, Christian. Doch, Christian. Ja, richtig, ja. Sitzt deine Frau neben dir, wenn du podcastest, nee, oder bist du alleine? Nee, ich bin alleine. Ja, okay. Ich wollte nur warten, man weiß ja nicht. So mit einem Messer im Rücken. Sag das jetzt. Ich habe so ein Stechen im Rücken. Nicht schon wieder in die Niere. Die ist doch frisch geflickt. So. Wir kommen jetzt in die Abteilung Healthcare. Men's Health. Healthcare. Men's Health. Genau. Wie ist dein aktuelles Gewicht und wie wäre dein Traumwunschgewicht? Es ist schwankend, so zwischen 75 und 80 Kilo. Und da bin ich auch sehr zufrieden mit. Ich brauche auch nicht drauf gucken. Also ich kann auch mal abends eine Tafel Schokolade inhalieren, ohne dass sich das irgendwie bemerkbar macht. Also, bei 1,90 Meter ist das ja auch gar kein Problem. Ich wollte gerade sagen, mir fällt gerade auf, wir sollten da noch eine Frage einfügen. Damit nach wir an der aktuellen den BMI Körpergröße. Ja, dass wir so ein bisschen wie ist denn ein aktueller BMI? Wie berechnet man den? Das ist mir so relativ boogie. Body Mass Index, normale. Es gibt tolle Wagen, die können sowas automatisch ausrechnen. Also ja, echt? Ja, meine Waage ist kaputt, die zeigt immer 25 Kilo zu viel an. Na egal, der war auch geklaut, aber ich finde den schön. Also so Menschen wie der Klaus und ich, ne? Ja, ja. Wir sind ja einfach nur zu klein für unser Gewicht. Richtig. Verstehst du? Genau, ja. Deswegen kennen wir uns so, mit so Sachen wie Body Mass Index aus. Ja. Ja. Nee, bei 1,80 Meter. Ja, nee, das ist Idealgewicht. Ja, 17. Ja, ich hatte bis vor etwas über 10 Jahren hatte ich noch deutlich weniger. Mhm. Da lag mein Kampfgewicht so zwischen 60 und 65 Kilo. Das hängt ja auch damit zusammen, je älter man wird und gesetzter. Und dann kommt das mit dieser Ehe und dann hat man auf einmal was zu essen, dass man nicht selber kochen muss. So eine Ehe habe ich noch nie gehabt. Tja. Achso, ja, egal. Vielleicht gibt es ja auch sowas wie Essen vor der Ehe. Essen vor der Ehe. Kein Essen vor der Ehe. Das wird heute nichts. Essen und Trinken vor der Ehe. Hattest du auch Essen und Trinken vor der Ehe? Ja, ich muss ganz ehrlich gestehen. Mann, Mann, Mann. Ach, es ist ein einziges Sodom und das andere Gummersbach. Sodom und Gummersbach. Genau. Dein Beruf würde uns interessieren, wenn du darüber reden darfst. Wir hatten auch schon mal jemanden vom Geheimdienst hier, der hat sich sehr schwer getan. Nein, ich bin selbstständig im Bereich Werbetechnik. Werbetechnik. Magst du da noch ein bisschen was zu ausführen? Weil das ist ja ein Format, das auch öffentlich gehört wird. Und, ja, das geht um Schaufensterbeklebung und solche Sachen. Ach, ihr macht diese ganzen Schilder Ausverkauf, die jetzt gerade so gern genommen werden beim Einzelhandel zurzeit? Ja, sowas jetzt nicht unbedingt. Ach so. Sondern das sind dann irgendwelche Werbekampagnen und so weiter, die dann da entsprechend angebracht werden. Achso. Und die lassen sich auch ohne Teppichmesser und Föhn gescheit lösen dann anschließend, nehme ich mal schwer an, oder? Ja. Ja. Aber ich habe jetzt gelernt, dass das im Winter schwierig ist. Was? Die von der Fensterscheibe zu bekommen. Naja, ich sag mal so, da kommt es dann auch so ein bisschen auf die Folie drauf an. Mhm. Okay. Also es gibt welche, da hast du bei den Temperaturen echt Schwierigkeiten. Es gibt aber auch welche, die lassen sich auch trotz solchen Temperaturen sehr gut wieder lösen. Ja, im Kindergarten machen die dann immer so Fensterbilder, die fallen alle naselang runter. Das gibt's da keinen Mittelweg. Ja, das ist halt wieder, ne, was nehme ich da für Material, ne? Ist denn, sag mal, dein Einzugs- oder das Gebiet, wo du dann tätig wirst, ist das so um deinen Wohnort rum oder würde man dich auch hier zum Beispiel in Gummersbach antreffen? Das eher nicht. Also das ist schon so ein bisschen auf Wohnort und entsprechenden Umkreis begrenzt. Okay. Also wer dann so Werbung machen möchte bei dir in der Gegend, der sollte dich kontaktieren. Kann er gerne tun. Mhm. Und wie macht er das? Meine E-Mail-Adresse. Oder hast du schon so einen Kundenstamm, wo du sagst, das hat jetzt eh keinen Sinn im Backhauscast? Nö, also ich arbeite ja mit mehreren Agenturen zusammen, die bundesweit arbeiten. Okay. Und über die läuft halt sehr viel. Ist das eigentlich im Moment problematisch für dich von der Auftragslage? Könnte ich mir vorstellen, ja, ne? Ja, ist es. Also so ein paar Sachen haben sich hier jetzt echt schon gestapelt. Gut, weil das eben auch Innenraumsachen sind und wenn die Geschäfte geschlossen sind, kann man da halt nichts machen. Ne? Musst du da jetzt Kurzarbeit beantragen oder wie machst du das? Nö, also wir hatten noch so ein paar andere Sachen in Bereichen, die halt geöffnet sind. Mhm. Okay. Und das ging schon. Ja, also ist ja quasi nur ein Umsatzeinbruch, aber nicht Wegbruch, um mal nein, so. Also komplett weg nicht. Nein, ja, nein. Ja, ein Glück. Also ein bisschen zu tun ist immer noch. Also. Ja, ja, also wir kennen da Leute, denen ist im Moment da alles weggebrochen und von daher. Ja, glaube ich. Also das ist auch nicht einfach. Also. Jo. Ja, das führt uns ja, waren wir schon nah dran, zum Wohnort. Wo, wenn man dich besuchen möchte oder wenn man darf, dann schon, fährt man wo? Ja, aber wir wollen ja ein bisschen hören, was es Schönes gibt. Vielleicht gibt es ja was Dolles bei dir in der Ecke. Dass du sagst, wir haben hier den einzigen noch aktiven Vulkan in Schleswig-Holstein. Nee, sowas haben wir nicht. Und wir sind noch nicht in Schleswig-Holstein, sondern im schönen Niedersachsen. Achso, Entschuldigung, Niedersachsen. Ja, das soll den Vulkan ja nicht hindern. Nee. Ja, Peine, wo liegt Peine an der... Sag mal, an der Peine. Deutsche Grenze. Europas größter Parkplatz, die A2. Ah ja. Die staugeplagte A2 zwischen Hannover und Braunschweig. Ja, nördlich von uns haben wir die schöne Lüneburger Heide. Mhm. Ja, und südlich von uns haben wir den Harz. Also von uns aus ist das eigentlich so in beide Richtungen gleicher Weg ungefähr. Den Harz. Also hast du die Wandernadel schon? Ja, wie? Ich dachte, der ist gleich ums Eck. Ja, aber auch wenn es gleich ums Eck ist, wenn einem dann doch manchmal so die Zeit fehlt. Ja, also mein Lieber, wenn die 80 Kilo halten willst, dann musst du aber schon mit der Wandernadel mal jetzt in Schwung kommen, langsam würde ich sagen. So ein paar Stempelstellen haben wir schon. Also, sogar die oben vom Brocken. Oh, vom Brocken. Da war unser Waffel, also der Vorgänger von unserem Waffeleisen, ist den nebenbei auch ich schon mal. Ich weiß. Du warst dabei, oder? Ich war beim Unboxing dabei. Yay! Der Obi-Wan hatte ja, der Carsten, der hatte das ja damals. Wir haben einen Insider hier. Abends im Hotel, dann in Schierke, habt das große Unboxing gemacht. Abends im Hotel mit der Wanda vergnügt. Das finde ich gut. Hieß die da schon Wanda? Oder? Ich weiß, war das jetzt nicht in ihrer Hannoveraner-Zeit? Ne, die wollte ja anfangs nicht, dass man ihren Vornamen verrät. Ja, weil die hat ja auch so mit Klarnamen habe ich nicht so meins. Jetzt wohnt sie hier bei mir im Keller. Ja. Das ist auch ein Abstieg. Ja, ja, wir waren heute noch unten, haben sie mal gestreichelt. Genau. Wir sollen auch schön grüßen. Ja, genau, schöne Grüße auch an die Nachfolgerin. Kannst du dann ausrichten. Ja. Werde ich tun. Ja. Das alte Teil ist gesichert. Ist noch viel Platz im Keller, im Headquarter. Ja, wir haben ja schon von dir gelernt, dass Waffeln wahrscheinlich nicht so dein absolutes Lieblingsessen sind, sonst hättest du ja fast jetzt kaum widerstehen können, endlich mal welche zu backen. Und die Frage, die wir im großen Ausquetschen an dieser Stelle immer haben, was ist dein absolutes Lieblingsessen? So ein absolutes Lieblingsessen habe ich eigentlich gar nicht. Okay, dann nimm das nächste. Ich gerne esse. Was denn zum Beispiel? Also jetzt gesetzt den Fall, ich lade dich ein und sag, wünsch dir was zu essen. Ach, Herrje. Was soll ich kochen? Ich kann alles, was mit Bommes zu tun hat. Wenn der jetzt Hawaii-Toast sagt, bin ich da durch die Tür. Ne? Das ist ja klar. Warum hat er eigentlich Hawaii-Toast da steht? So Bommes gehört natürlich eine anständige Currywurst. Da. Ja, da wärst du ja auf jeden Fall gut aufgehoben. Das kann ich mal so. Ja, oder ein schönes Schnitzel. Ja. Scharnitzel. Kann ich auch. Kann ich auch. Ja, sonst notfalls kann halt jemand anders hier im Haus. Schnitzel und Pommes. Das heißt, wenn man mit dir essen geht, dann guckst du auch direkt Schnitzelkarte und hältst dich gar nicht so. Also, okay, sondern? Wie gesagt, also ich bin da sehr offen für alles eigentlich. Gibt es ein paar Sachen, wo ich nicht beigehe. Womit könnte ich dich denn kulinarisch vergraulen? Was machst du überhaupt? Wo gehst du denn nicht bei? Leber zum Beispiel. Leber? Das ist eine gute Wahl. Das sind so Sachen, ist nicht meins. Ja, besonders wenn die so leicht knorpelig sind. Ist deins auch nicht mehr. In Teilen. Entschuldigung. übrigens so schön, wenn man der kleine Bruder ist. Leber. Ja, nicht mal so eine schöne hier, was weiß ich, so eine asiatische Suppe mit ein bisschen Schlange drin und irgendwie Kokosnussöl und dann sowas ist auch noch irgendwelche komischen Rahmennudeln oder Glasnudeln, die man nicht abschütten darf, sonst sind sie weg. Nee, nee, abschrecken darfst du auch nicht so unbedingt meins. So, aber so, was so im riesigen Raum ist, das ist so. Da hast du mein volles Verständnis für. Rosenkohl? Ja, wenn er gut gemacht ist. Wenn das gut gemacht ist. Speck oder mit einer schönen Mandelbutter. Okay. Wir kennen den ja nur angebrannt. Und dann ist der wirklich scheußlich. Angebrannt hilft auch Soße Hollandaise nichts mehr. Also ich sag mal so, es gibt Gerichte, da sind Röstaromen völlig fehl am Platz. Fehl am Platz, ja. Ist nicht, selbst mit dem Hela Curry Ketchup nicht zu retten, obwohl du mit dem normalerweise einen Glitzischwamm essen kannst. Ja? Naja. Gut. Also, das war jetzt, was ging jetzt gar nicht? Das war die Leber. Leber, die Leber ging gar nicht. Nee, das wäre sowas, wo man mich gar nicht mit beglücken kann. Du kannst es auch gerne laut singen, Frank. Nein. Eine neue Leber ist wie ein neues ich Leben. Ich habe auch hier keine neue Leber. Nein. Du könntest ein Stück von meiner Hammer, wolltest du nicht, weil du hast Sorge gehabt, du wachst besoffen auf. Ich mache nur Abnehmen auf Rat. Die nehmen immer irgendwas raus aus mir und ich steige auf die Waage und stell fest, das hat nichts gebracht. Das ist wie bei jeder Diät. Ich habe mir fest vorgenommen, diesmal den Anästhesisten zu fragen. Ja? Danach kann ich ja nicht mehr fragen, ach so, logisch. Ob man nicht auch ein bisschen Fett absaugen kann. Sie können doch gleich mal ein bisschen, das können Sie ja hier bei der Dame nebenan, die sieht so ein bisschen mager aus, da können Sie drunter spritzen. Da können Sie auch besser gucken, ne? Da geben Sie jemanden, der es braucht. Ja, wird spannend. Ja. Ich freue mich, wir werden ja als Backhauscast live dabei sein mit einem Reporter-Team. Und das auf Discord oder auf Twitch. Wir sind noch nicht da, wo man so ein Format überhaupt veröffentlichen kann. Twitch klingt lustig. Ja, Twitch heißt doch Twitch. Da machen die doch immer die Spiele drauf. Ne? Ich dachte, das wäre doch toll, oder? Da sind ja die Leute auch gewohnt. Ich dachte auch mit so Herzchen, One Life Up. Ja, genau. Gut. Nein, Ellie, nicht Clubhouse. Unser Fragekatalog hat sich verabschiedet. Warte. Live-OP in Clubhouse, schreibt die Ellie. Ja. Au, oh, Clubhouse, ja, das habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt. Wir wollten heute keinen Clubhouse-Witz machen. Nee, wollten wir nicht. Nein. Gut, dann machen wir den auch nicht. Genau, wir fragen lieber die nächste Frage. Dann fragen wir die nächste Frage, die dann wäre, der Weg zum Essen geht bei vielen Leuten über Tiere. Hast du ein Lieblingstier? Ja, Hund. Hab ja selber einen. Groß, klein, dick, dünn. Klein, ist eine kleine. Welche Rasse? Ja, ich würde sagen. Terrier, wollte ich gerade sagen. So ein Wawimi. Terrier sind die nicht hören, aber dafür schnell laufen, oder? Ganz so schnell ist er nicht mehr. Ist schon ein bisschen älter. Der wird dieses Jahr 15. Aber nicht so ein Kleinterrier, der auch durch die Katzenklappe passt, oder? Oder doch so ein? Da gibt es auch diese. Kennst du die? Das sind die streiten sich immer mit der Katze, wer zuerst rein darf. Ich glaube, da würde er sogar tatsächlich durchpassen. Also. Ja, doch. Das stimmt. Ja. Ich habe gerade überlegt, sind das die Terrier oder die Pinscher? Ja, ich glaube, oder? Das sind aber diese Pinscher, die kommen nicht durch die Katzenklappe, weil die Katze, die vorher. Ja, ich meine diese Trethupen. Mein Terrier ist aber keine, die sind schon was größer, oder? Nee, das ist so eine besondere, heißen die Yorkshire Terrier, kann das sein? Es gibt so ganz kleine Kläffen. Ganz klein, genau, ja, die meinte ich. Die mit so einem Schleifchen im Haar oder sowas. Oh. Genau, die auch in so eine handelsübliche Tupperdose passen, letztendlich. Nee, dafür ist er dann doch zu groß. Okay, super. Ja, dann ein Hund. Attorzione de carne. Du wolltest doch Italienisch lernen. Was? Attenzione di cane heißt Vorsicht vor dem Hunde. Echt? Cane ist Hund? Cane ist Hund, glaube ich, im Italienischen, weil du jetzt, weil wir hatten ja über Italien gesprochen. Ich habe den Italienisch ja, gehört nach der Birkenbier-Methode. Ja, und ich glaube, cane ist das Wort für Hund im Italienischen. Aha. Und wenn du das Schild liest, musst du laufen in Italien. Das heißt, besser. Chili con carne ist dann... Nein. Das kommt aus meiner Sprache. Ich glaube, das kommt ja mehr aus einem anderen Land. Ja. Ich glaube schon. Carne. Von euch jemand Italienisch drauf? Von euch beiden? Zufällig? Nein. Außer Pizza bestellen Die 15, die 23. Una Gas, con Gas, Una Aqua con Gas, irgendwas so Wasser ohne Sprudel. Ich merke schon, das wird nichts. Ich schaue nochmal, aber ich glaube ja. Ja, ich glaube dir das. Weil wir sind ja am Campingplatz immer, wir waren ja früher öfter in Italien. Mhm. Zum Urlaub, da sind wir am Campingplatz immer, da ging es zum Bogenschießen, die Mira, also die, ja egal, die große Tochter hat ja Bogenschießen gemacht, da gab es einen Bogenschießplatz und da musstest du immer, da stand so ein Schild, ich glaube, da stand da drauf und der hatte drei Schäferhunde und die haben aber auch angeschlagen, da warst du noch 10 Meter entfernt, da also haben die schon gebrüllt. Italiener, ne? Ja. Mit deutschen Schäferhunden. Ja, ja das ist von 45 noch... War der deutsche Schäferhund nicht das Lieblingstier vom Christian? Stimmt, vom Christian. Aber das war ja in Südafrika. Hat er uns in seinem Ausquetschen verraten. Ja. Genauso wie er uns verraten hat, was seine Lieblingsband ist. Oh. Was ist denn deine, Björn? Musikalisch bin ich jetzt auch sehr breit aufgestellt. Hab da jetzt nicht so eine spezielle Lieblingsband oder so. Also die Dosenfischer, komm. Ja, momentan höre ich sehr viel Sabaton. Das sagt mir nichts. Das sagt mir jetzt überhaupt Kannst du kurz was ansingen? Metal. Ja, kannst du kurz was ansingen? Schweden, nee. Ach. Schwedischer Metal schon wieder. Wir hatten noch finnischen Metal. Ist das Metal? Metal? Oder ist das sowas an andere Musik? Er hat gesagt, schwedischer Metal. Ja. Sabaton. Werden die so ausgesprochen oder geschrieben? Geschrieben als auch ausgesprochen. Sabaton. Sagt mir überhaupt nichts. Also laut mit viel. Die singen, ja, aber auch sehr melodisch. Das habe ich so oft schon. Ich kenne viele Leute, die Heavy Metal, Dark Metal, Speed Metal, Schieß mich tot, ich kann noch schneller Metal hören. Und jeder sagt mir, du aber sehr melodisch. Jedes Mal. Nee, doch, das ist es. Ja, so. Okay. Darf man Wikipedia, da darf man zitieren, ne? Sabaton ist eine schwedische Heavy Metal Band, die sich im Jahre 1999 formierte. Der weitaus größte Teil der Lieder beschäftigt sich mit militärhistorischen Themen, von denen viele in einer Verbindung zum Ersten oder Zweiten Weltkrieg stehen. Hast du das gewusst? Ja. Potzblitz. Das heißt, ja, okay. Das ist mir bekannt, ja. Was heißt denn Kopf runter auf Schwedisch? Was heißt denn da beschäftigen sich mit? Im Sinne von glorifizieren? Nein, das glaube ich nicht. Finden wir kacke. Nee, also es wird halt in den Liedern auch so mit aufgearbeitet. Also singen die in Englisch oder Schwedisch? Die singen ja eigentlich hauptsächlich Englisch, haben aber auch das eine oder andere Album auch in Schwedisch rausgebracht. Aha. Sabaton. Ja, spannend. Ja, werde ich mich mal... Kann man ja mal reinhören. Das ist so aber auf Speed dann oder irgendwas. Man hat sich ja auch mit Krieg beschäftigt. Ja. Sollen wir zusammen? 2, 3. Waterloo. Ich wusste, dass wir nicht denselben Ton finden, aber natürlich. Das war nichts. Weil du Schlagzeuger bist. Aber ja, gut. Was, ja. Was will ich machen? Frag mich nicht, ich bin nur der Drummer. Ja, genau. Schlag nicht mit, ich schlag den Sänger. So. Gut, Sabaton. Sabaton. Lieblingsfilme wäre unsere nächste Kategorie, wo du dich jetzt austoben so darfst. Du bist nicht so der Filmegucker. Nee. Ich, finde ja nach wie vor, ich finde ja nach wie vor zum Beispiel die Matrix-Trilogie. Ja. Fantastisch. Ich überlege gerade, ob es schwedische Filme gibt, die sich mit dem Zweiten Weltkrieg beschäftigen, vielleicht. Ich sag da jetzt nicht, was ich dazu denke. Nee, schade. Nein. Vielleicht gibt es die. Welchen Film hast du zum letzten Mal im... Du warst doch bestimmt mit deiner Frau, jetzt seid ihr schon 21 Jahre verheiratet, da wart ihr doch bestimmt mal im Kino. Ja, welchen Film habt ihr da gesehen? Kap und Kappa. Oh, ich bin gerade überlegen, den letzten... Und wie hieß der denn? Wer hat denn mitgespielt? Das war irgendwas mit zauberhaften Wesen. Mit zauberhaften Wesen? Ja. Die Blues Brothers. Ja, die Blues Brothers, ja. Nee, der war es nicht. Mit zauberhaften Wesen. Also, fantastische Tierwesen also, und wo sie wohnen. Ja, oder also pass auf. Ja, genau. Fantastische Tierwesen und wie man irgendwas macht damit. Ist halt diese Harry Potter Nachfolger-Dingen? Ja, wo, genau. Die Nachfolge, die vorher spielt? Eigentlich davor spielt, genau. Und weil die gerne auch dazu hätten, wie bei Star Wars, dass man nicht weiß, welchen Film man zuerst schauen muss, um dann die richtige Reihenfolge hinzukriegen, wahrscheinlich, oder? Da spielt Johnny Depp mit, oder? Wenn ich das richtig weiß. Wobei der mit der Harry Potter Saga nur gar nichts zu tun hatte und nicht so wirklich. Genau, die sind ja völlig unabhängig voneinander. Ja. Johnny Depp, wisst ihr, wer Johnny Depp synchronisiert? Im Deutschen? Nein? David Nathan. Und David Nathan ist der begabteste Hörbuchvorleser, wenn es um Stephen King-Romane geht. Und wenn du jetzt schon dich mit Bands mehr so auskennst und Filme so mal drin. Liest du Bücher? Wenn ich dazu komme, ja. Ja. Dann unwahrscheinlich gerne Wolfgang Holbein. Oh, sehr schön. Matthäus Evangelium. Nee, wie heißt es? Paulus Evangelium heißt es, glaube ich, oder? Gibt's eins? Den habe ich nicht gelesen. Ja, der fängt damit an, dass zwei Hacker irgendwie von irgendwem erschossen werden am Anfang. Das finde ich super. Als ITler. Ja, ist so, ja, der fängt so an. Ja? Ne, wie heißt das denn? Das Ding ist Offenbarung. Egal. Müsste ich jetzt auch. Ist schon länger her. Ja, aber nee, das sagt mir jetzt nichts. Dann, dann was von Holbein? Eigentlich alles. Außer so diese ja, altertümlichen Sachen. Die alten, so, also, diese ganzen Fantasy-Sachen, das glaube ich eigentlich ganz gerne. Ja, prima. Das ist ja, genau, Holbein. Ich überlege gerade, aber ich kriege nicht zusammen, wie das Ding heißt. Aber ich schick's dir mal. Wolfgang Holbein. Nee, aber wie das da heißt mit dem, die entdecken irgendwie, ist nicht gespoilert jetzt, die entdecken ein weiteres biblisches Buch und da wird halt die Stellung der Frau dargestellt, so dass der Papst sagt, das geht jetzt gar nicht und dann geht das da dementsprechend, kann man sich, das ist so ein bisschen fast schon Richtung hier Dan Brown oder so geht das. Das ist ganz, ganz relativ cool. Ja. Ja. Ja, du kannst ja mal nachgucken in der Zeit. Ja, ich habe ja jetzt kein Internet mehr, weil das ist ja hier, das ist ja schon alle? Das Schrottding vom Arbeitgeber. Achso, du hast ja das Video hochgeladen. Ich habe das Video hochgeladen, jetzt ist schon wieder Schluss. Ja, ja die letzte Frage, die kratzt immer so ein bisschen an den Fragen vorher. Mhm. Was sind denn deine Lieblingshobbys? Jetzt kann man sagen, lesen, Filme gucken, Musik hören. Das sind die ganz ausgebufften, ne? Aber ich gucke unheimlich gerne Filme. Ich möchte die Frage auch noch so einleiten, weil ich da so eine Vermutung habe. Vielleicht liegt die auch gänzlich falsch, aber dann kannst du das ja sagen. Und ich meine jetzt nicht, Geocaching ist auch noch dein Hobby, da hätte ich mir jetzt auch schon fast gedacht. Ja. Was hat denn der Holzwurm mit der Familie und dem Björn zu tun und eventuell mit Hobbys? Jetzt. Der Holzwurm. Ja, das kommt tatsächlich aus dem Bereich Geocaching. Und mein erster Geocache, den ich selbst gelegt habe, der hieß der Holzwurm. Mhm. Und ja, irgendein Lok kam mal rein, da hatten wir uns, der ist direkt hier bei uns an der Grundstücksgrenze, und abends kamen dann auch noch welche, wir saßen gerade im Garten und ja, dann mit denen noch ein bisschen geschnackt, ja, und so haben sie es dann auch im Log geschrieben, nach dem Loggen dann noch mit der Holzformfamilie noch einen Plausch gehalten. Ach, wie ja, nett. Und so ist dann der Name nun irgendwann entstanden. Ja. Gut. Magst du den GC-Code kurz durchgeben? Den weißt du ja auswendig. Den habe ich jetzt nicht im Kopf. Den hast du nicht im Kopf? Nein. Wann hast du denn letztes Mal eine Wartung gemacht? Den sehe ich jeden Tag. Den sehe ich jeden Tag. Ah, okay. Ja, der ist ja direkt an der Grundstücksgrenze. Achso, ich habe ja kein Internet auf meinem Handy, sonst hätte ich dir jetzt den GC-Code raus. Naja. Nein, muss jetzt nicht. Ja, und was ja. halt außerdem ja. noch ein weiteres Hobby ist, ist die Feuerwehr. Ah. Okay, cool. Jetzt geht's los. Erzähl. Du erzählst, wir löschen. Welcher Rang? Hauptfeuerwehrmann. Super. Ist das was Gutes? Ja, ja. Ja? Okay. Ja, ist ganz normal Mannschaft, also nichts in der Führung oder so. Bin jetzt seit 15 Jahre, wenn es dieses Jahr. Bin ich jetzt wieder dabei, davor in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, in der Feuerwehr gewesen. Gibt's dann so Nadeln wie beim Blutspenden, wenn man länger dabei ist oder so? Dass man da, oder? Ne, so Ranganzeichen. Oder auch was. Oder, was? So Ranganzeichen. Ja, gibt's sie? Ja. Naja, gut, das ist ja dann auch so ein bisschen abhängig von. Bei den Freiwilligen? Einmal Dienstjahre, mhm. aber auch welche Ausbildung und so weiter. Mhm. Hast du dann jetzt Feuerwehr gemacht statt Zivildienst? Oder? Nein. Oder, ah, okay. Nein. Das war wirklich schon, ich sag mal, familiär auch so ein bisschen mit reingewachsen. Mein ja. Vater war ja Feuerwehr gewesen, seine Brüder zum Teil mit dabei gewesen. Ja, und dann ist man natürlich als Steppke dann immer mit dabei. Mhm. Und ja, wo das denn vom Alter her soweit war, dann musste das natürlich auch sein. Mhm. Ich kann mich erinnern, das gab es früher auch, dass man dann anstatt Wehrdienst irgendwie Feuerwehr oder sowas. THW. Oder THW gemacht. Richtig, genau. Das gibt es auch, ja, ja, genau. Wie ist das denn mit der Feuerwehr? Habt ihr da dieselben Probleme, sag ich mal, wie in anderen Vereinen, auch wenn ich jetzt nicht die Feuerwehr als Verein degradieren will, auch, dass euch da der Nachwuchs fehlt? Stellt ihr das da auch so fest? Also ich muss sagen, wir sind hier bei uns wirklich in einer ganz glücklichen Lage. Wir waren die letzten Jahre sogar schon kurz vorm Aufnahmestopp. Ach, cool. Ja, das ist aber wirklich. Ja, also ja. Da wirklich dreimal auf Holz geklopft. Ja, aber echt. Ich weiß, in anderen Bereichen, die sind echt am Kämpfen, dass die überhaupt erhalten bleiben. Mhm. Weil die eben Mitgliederschwund haben. Und das ist echt schwierig. Ne? Also es gibt auch schon so die ersten Sachen, wo dann eben überlegt wird, da eine Pflichtfeuerwehr einzusetzen. Ja. Ja, das heißt, wenn nicht genügend Freiwillige da sind, dann werden halt welche verpflichtet. Müsste Berufsfeuerwehr irgendwo rekrutieren. Nee, ja. Berufsfeuerwehren gibt es ja erst. Machen oder so. Ja, Berufsfeuerwehren gibt es ja erst in Gemeinden ab 100.000 Einwohnern. Mhm. Okay. Ich frage jetzt mal für einen Freund, die Einsatzfahrzeuge sind von welchem Hersteller genau? So ein bisschen gemischt. Die Antwort reicht. Danke. Deinem Arbeitgeber sind auch etliche dabei. Der Großteil sogar. Ja. Ja. Ja, ich kenne mich mit Feuerwehr nicht aus. Wenn ich die Feuerwehr treffe, bin ich immer betroffen. Dann das ist schlecht. Hat noch nie stattgefunden. Wobei du letztens auch so einen schönen erzählt hast, auf dem Weg hierhin, ja, das stimmt, kommt man ja. immer an der Löschgruppe Marienhagen. Löschgruppe Marienhagen, die finde ich super, da würde ich sofort beitreten, aber die wollen mich nicht. Weil ich auswärtig bin. Wir mutmaßten mal, dass die sehr gut löschen können, auch den Durst. Ich denke, ja. Das, ich sag das, aber ich glaube, das haftet der Freiwilligen Feuerwehr doch so ein bisschen an, oder? Letztendlich, oder? Leider, ja. Ne? So nach leider, dem Motto, ja. Wir löschen klar, wird, nicht unbedingt. Wird gerne nur, auch mal ja. in geselliger Runde, das gehört auch einfach mit dazu. Das gehört dazu, ja. Ja. Ich kann jetzt natürlich wieder nur von unserem Bereich reden, also bei uns ist es eher so, dass der Anteil alkoholischer Getränke nur noch einen kleinen Teil ausmacht. Das ist gar nicht mehr so. Ja gut, ein bisschen. Also ein bisschen was geht immer, das ist ja bei den meisten. Hier im Dorf ist ja auch eine Feuerwehr, ja, jede Straße drauf, gar nicht weit. Ich glaube. Und wenn die nicht so geknebelt sind durch solche Umstände, wie wir es im Moment haben, kann man da abends, wenn die feiern, mal vorbeigehen. Schön abstürzen. Das ist immer ach so, bei denen. Also nicht nur vorbeigehen, sondern auch. Nee, die machen richtig mit Live-Musik. Und aber da geht ja ein bisschen bergab, wenn ich das richtig sehe, von da aus. Ja, du kannst gemütlich nach Hause rollen. Ja, genau. Das muss nur einer das Tor zur Einfahrt falsch rum auflassen, damit man da reinrollt. Stell mal die beiden Mülltonnen in den Weg, dass Papi schön auch die Einfahrt runterrollt. Fatti ist zu Hause. Ja, aber das muss ich sagen, ich find das gut, wenn Leute solche Dienste tun, weil letzten Endes weiß ich das und das ist auch so, es ist ja nicht unbedingt immer, dass das ein Zuckerschlecken ist, je nachdem, wo man hin muss. Ne? Das kann auch mal sein, dass das was ist, wo man sagt, nee, das hätte ich jetzt eigentlich für mein Leben nicht gebraucht, das jetzt unbedingt zu sehen, ja. Nee, also das gibt's natürlich auch. Ja. Da habe ich wirklich bei allem Spökes hier und Pipapo, aber da habe ich großen Respekt vor. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist schon toll. Ja. Ja, aber dann hat man ja auf der anderen Seite wieder die Kameraden, die einen auch wieder so ein bisschen auffangen können. Ja, gut, aber letzten Endes bleibst du damit alleine, wenn du später zu Hause sitzt. Kameraden hin und her. Meine Meinung. Ja, aber, wie gesagt, da muss man auch selber dann, offen genug sein, um zu sagen, ich habe da echt ein Problem mit. Ja. Und da wird auch keiner irgendwie komisch angeguckt oder sowas, weil es kann doch ganz schön belastend sein. Ja. Also, das ist ja so richtig aufgekommen, erst nach damals dem Zugunglück in Eschede. Mhm. Ja, wo dann ja auch viele gestandene Einsatzkräfte am Ende waren. Und da ist das Ganze ja auch erst richtig aufgekommen. Ja, dann hoffen wir mal für dich, dass das größtenteils dabei bleibt, Ölspuren abzustreuen und Bäume aus dem Weg zu räumen. Ja, das sind dann auch also, eher so Sachen, Baum auf Straße, der sich dann so als Ästchen entpuppt. Ja. Das ist dann, wo man dann auch sagt, man muss nicht für jeden Kram die Feuerwehr rufen. Ja. Ist halt auch viel eine Fehlannahme. Die sitzen ja sowieso da und warten darauf, dass sie angerufen werden. Nein, dem ist nicht so. Genau. Ne? Ja. Sind in Deutschland, der überwiegende Teil sind Freiwillige, die von zu Hause, vom Arbeitsplatz, wo auch immer, losmachen. Und eben nicht in der Wache sitzen und warten, dass es klingelt. Ja, genau. Ja. Ich sag mal so, hier und da mal ein Bierchen trinken ist eigentlich auch okay, außer bei den anonymen, Alkoholikern. Das gehört einfach dazu. Ja, genau. Finde ich auch. Und fördert ja auch die Kameradschaft. Ganz genau. Ja, Björn, dann hast du das große Backhauscast ausquetschen überstanden, dafür war ja gar nicht so gebührt schlimm. Dir natürlich hat doch gar nicht wehgetan. Eine Feier und ein Applaus. Und wir kommen quasi nahtlos. Ja. Es folgt das knallharte, unerbittliche und das fürchtenlehrende Quiz im Backhauscast. Den kann ich noch gar nicht. Ich habe mir den echt extra als Überraschung aufbewahrt. Sehr schön, ich freue mich. Genau, wir haben dann nämlich von unserem Haus und Hof ein Einsprecher. Oboisten eingesprochen. Sehr, sehr schön, vielen Dank. Ja, ich habe mich da sehr drüber gefreut. Ich frage das jetzt, habt ihr noch Lust? Wir würden einen kleinen, so zwei, drei Fragen, so, dass man so ein bisschen noch, dass wir die Steffi auch noch ein bisschen hören. Jetzt haben wir schon eine der schönsten weiblichen Stimmen im Podcast hier zu Gast und die ist noch gar nicht zu Wort gekommen, weißt du? Das geht ja generell, geht das ja gar nicht. Ne? Also, das ist jetzt kein Schmus, das ist jetzt ernst gemeint. So. Dankeschön. Kann er auch, ja. Manchmal. wenn er sich Mühe gibt. Ja, ich, so richtig kann ich meine gute Kinderstube ja auch nicht verleugnen, letztendlich. Ja. Das würde mich freuen, weil ich habe nämlich extra hier einen Zettel, da sind jetzt schon ein paar Striche drauf wegen dem So-Sagen und. Ja, und packt das Waffeleisen. Spandau gehört nicht zu Berlin. Ja, muss ich. Genau. Das kann ich selber nicht mehr lesen. Hawaii-Toast steht hier. Weiß nicht, was das mit dem Hawaii-Toast auf sich hat. Das lassen wir weg heute. So. Zu Hawaii fällt mir nur ein, da gibt es kein Bier. Das stimmt nebenbei gar nicht. In Hawaii gibt es 13 Brauereien. Das hatten wir auch schon mal in einem Quiz. Da warst du dabei. Und, im Bierquiz, ja, nebenbei. Und die Brauerei in Hawaii fördert sogar eine respektable Menge Bier. Siehste? Du weißt es ja doch noch. Ja. Ist ja noch nicht Hopfen. Wir spielen jetzt Quiz. Ist ja noch nicht Hopfen und Malz verloren. Oh. Entschuldigung. So, dann schreibe ich mal. Wieder eine Wortklaue. Ihr spielt rein. Alle drei für euch, oder? Jeder für sich, Gott für uns alle? Ja, ich warte. Ja. Die Losvier, die war letztes Mal eigentlich fast schon zu schlau. Die Losvier schläft schon. Das kann man so eigentlich. Wir haben nämlich, ich sage das immer, deswegen mache ich das, wir spielen das immer gerne. Uns wurde ja vom Sven, dem Chef hier von der Pott-WG, der nebenbei den ganzen Mist hier bezahlt und hostet, ein Quiz zugesandt. www.paypal-radinger.irgendwas. Ja. Können wir dann nochmal gucken. Diese schönen Schätzfragen sind das hier zugespielt. Ich weiß nicht. Wir hatten wirklich schon tolle Dinge wie mit den, wie viel Unterhosen hat der deutsche Mann durchschnittlich? Das fand ich toll. Das hat nebenbei, vielen Dank, das hat sehr viel Wellen geschlagen. Ich habe die ein oder andere Direct Message heißt das ja auf Twitter gekriegt, wo gebeichtet, Männer haben ihre wo gebeichtet wurde, wie der tatsächliche Stand der Dinge ist. Mhm. Jungs, vielen Dank dafür. Ehrlichkeit macht sich bezahlt, deswegen nenne ich keine Namen. Nein, ich nenne keine Namen. Gut, danke. Ja, 12. Okay. Nee, war schön, war großartig. Es ist auch viel im privaten Umfeld gezählt. Ich habe tatsächlich nochmal bei Lidl und Co. Ja, also hast du nochmal nachgeordert? Oder? Nochmal nachgeschaut, ob die mal welche nochmal im Angebot haben. Ja. Und? Übergröße. Aber das ist immer so eine Sache. Ach so, ja. Ja, wegen des Bauchumfangs. Ja. Das hat man ja auch nichts davon. Ich glaube, wir brechen das ab an der Stelle jetzt mit dem Bauchumfang. Ja. Was hat er denn jetzt? Ja, okay. Merkst du selber, oder? So, also. Passt jetzt so. Jetzt ist es reingefallen. Das könnt ihr leider nicht sehen, aber das ist schön, wenn Witze später reinfallen. Das ist gut. So, fangen wir doch mal ganz, ganz einfach an. Wer raucht von euch? Hände hoch. Mhm. Hand heben. Björn raucht. Steffi nicht. Nicht mehr. Nicht mehr. Frank, oh, du Glückliche. Frank hat mal. Ach, und wie? Genau. War schön. Ich habe auch gerne geraucht. Würde ich jetzt nicht mehr machen? Ich habe gerne geraucht, das höre ich immer wieder. Mhm. Ja. Ich kenne sogar Leute, die nicht mehr rauchen und sich neben mich stellen, extra, zum Mitschnuppern. Aber gut. Nee, das mag ich nicht mehr, aber so. Habe wirklich gerne geraucht und dann bin ich schwanger geworden und naja. Das ist wahrscheinlich ein guter Grund aufzuhören, da sind wir Männer natürlich ganz absolut ähnlich, benachteiligt. Wollte ich gerade sagen, aber das du mir jetzt... Ja. Das führt uns zur ersten Frage. Was glaubt ihr denn, wie viele Zigaretten werden in Deutschland pro Tag geraucht? Das ist eine aktuelle Umfrage von 2019, wäre der Stand. Was? Und im Angebot wären 2019 pro Tag. In Deutschland pro Tag, wie viel wird da geraucht? 159 Millionen, 204 Millionen oder 350 Millionen Zigaretten. pro Tag in Deutschland stand 2019. Kannst du nochmal die erste Zahl wieder? Ja, gerne. 159 Millionen, 204 Millionen oder 350 Millionen. Also ich wäre bei 204 Millionen. Mhm. Ich denke auch tatsächlich B. Ja, okay. 204 Millionen. Warte mal, 80 Millionen Einwohner haben wir? So roundabout, ich glaube, ne? Wir haben 80 Milliarden, oder? Wie viel? In Deutschland oder weltweit? Ja, 80 Millionen. Wir haben in Deutschland. In Deutschland, ne? Deutschland, das ist ja, ja der Tabakatlas, da steht das ja eigentlich. Ja, wie viele Zigaretten werden pro Tag in Deutschland geraucht? Ich wusste die Zahl sogar mal ziemlich explizit, aber ich habe sie echt vergessen. Wie viel Prozent, also 80 Millionen Einwohner haben wir, wie viel Prozent rauchen? Keine Ahnung, 25, sag ich mal. Was sagst du, 200 und noch was? 159, 204 oder 350 Millionen. Ich gehe auf 350 Millionen. Du gehst auf 350 ja. Millionen. Guck mal, ich habe damals pro Tag 20 Zigaretten geraucht, ja, und ich war einer unter 80 Millionen. Einer unter 80 Millionen? Ja gut, aber nicht einer unter 80 Millionen rauchen. Nein, das, ich weiß ja, ja auch, dass die dass ja, nicht 80 Millionen. Ja, so habe ich ja jetzt auch so grob. Ja. Aber ich gehe trotzdem, geht ja auch runter. Die beiden tippen ja gleich, das heißt, ja, ich muss anders. Ja. Hm? Also es sind 204 Millionen. Mann, Mann, Mann. Das heißt, Björn und Steffi haben recht. Siehste? Pro Tag werden in Deutschland 204 Ui. Millionen Zigaretten geraucht, stand 2019. Im Jahr 2002, also noch einige Jahre vor dem Rauchverbot in Gaststätten und Behörden, waren es noch 398 Millionen Zigaretten pro Tag. Ja, das ist noch deine Zeit, Frank. Siehste? Wahnsinn. Das hättest du richtig könnte sich, gehabt. Könnte man, also das ist ja Wahnsinn. Wie viel Bargeld haben die Deutschen im Durchschnitt im Geldbeutel? Bargeld. 46 Euro, 72 Euro oder 103 Euro? 3,80 Euro. Im Durchschnitt, Frank. Wir reden hier nicht über Einzelschicksale, sondern wir reden über den Durchschnitt. Sag bitte die Zahlen nochmal. 46 Euro, 72 Euro oder 103 Euro. Wie viel hat der Deutsche durchschnittlich im Geldbeutel an Bargeld? Von wann ist die Zahl? Muss ich gucken, ob das hier steht. Das war eine Studie vom Herbst 2017. Ah, okay. Ich denke, da hatten die Menschen noch mehr Geld im Portemonnaie. Ja, diese, was waren das, 72? 46, 72 oder 103 Euro in bar. Da würde ich auf 72 tippen. Okay. Dann sage ich 103. Okay. Dann nehme ich die 100, dann nehme ich die 46. Du nimmst die 46. Ja, okay. Also, es sind durchschnittlich 103 Euro haben die Deutschen im Portemonnaie. Boah. So, und sind damit Spitzenreiter in der Eurozone. Das ergab eine Studie des EZB im Herbst 2017. Und damit hat die Steffi schon 2 Punkte, der Björn 1. Und der Frank, überraschenderweise, 0. 0. Oh, oh, oh. Da, schau, jetzt kommt das Mitleid. Kommt hier schon. Wie lang? Jetzt kommt Fußball. Wer schaut Fußball von euch? Björn? Nicht. Björn schaut, oder? Nicht wirklich. FC Peine gegen VfB Stade? Paderborn. Nee, also wenn Fußball überhaupt, dann außer Nachbarstadt der Hannoveraner. Ja. Ah ja, okay. Ja, aber kann ich jetzt nichts für. Ich habe die einfach hier randommäßig rausgezogen. Ist eine Fußballfrage. Alles gut, alles gut. Wie lang dauerte die längste Amtszeit eines Trainers im deutschen Profifußball? 16 Jahre, 18 Jahre oder 22 Jahre. Was meint ihr? Wie lang kann man im Fußball Trainer sein? Ja, da gab es welche, die unwahrscheinlich lange dabei waren. Ich sag mal 22. Du sagst 22. Mhm. 22 Jahre. Meine, das ist aber wirklich lang. Das ist viel Holz. Das ist echt viel lang, ne? Hm? Was, 18 hast du gesagt? 16, 18 oder 22 Jahre. Ich sag 16. Dann gehe ich auf 18. Die Steffi, Entschuldigung. Sagt, die Steffi sagt 16 und du sagst 18. Mhm. Ja, es sind 16 Jahre, Steffi, du hast recht. Oh, also ich habe echt einen Lauf hier. Volker Finke vom SC Freiburg hat tatsächlich das Kunststück vollbracht von 1991 bis 2007. 16 Jahre auch noch für ein und denselben Verein, ohne Entlassung tätig zu sein. SC Freiburg. 16 Jahre. Das sind die mit Schwarzwaldmilch auf dem T-Shirt, Jahre, ne? Ja. Wollt halt vielleicht auch keiner machen. Kannst du mal sehen. Wollt keiner haben den Job. Ja. 16 Jahre ist so mehr so ein Bundeskanzler-Ding sonst, oder? Oh, da habe ich mich auch gerade dran erinnert. Das ist hier durcheinander. Pass auf, wir müssen da mal eben nacharbeiten. Mhm. Hier wird es nachgezogen. So, wie weit reicht das derzeit tiefste Bohrloch der Welt in die Erde hinein? Also Björn, das ist doch was für dich. Das sind hier so Mystery-Dinger, oder? Da müsst ihr doch auch immer Rätsel lösen. Das ist viel. Vielleicht lasse ich dir das mal zukommen, wenn wir damit fertig sind. Dann kannst du einen schönen Mystery mitmachen. Also sind das 12.262 Meter, die in die Erde gebohrt wurden? Oder sind es 9.101 Meter? Oder ist das tiefste Bohrloch der Welt, das in die Erde gebohrt wurde, 3.452 Meter tief? Ich glaube tatsächlich, dass ich mal gehört habe, dass es irgendwas um die 12 Kilometer. Mhm. Also würde ich da bei diesen 12.262 oder was das war. 12.262. Hm? Okay. Die nehme ich auch. Die 12 Kilometer meine ich. Frank nimmt auch die noch. 9.101 und 3.452. Ich gucke mal gerade, gibt es da irgendeinen Stand? Ich würde auch die 12.000 nehmen. Mhm. Auch wenn wir dann alle gleich haben, aber. Ja, das hat ja jetzt nichts mehr. Also, alle drei bei 12 Kilometer. Alle bei 12 Kilometer. Gespannt. Ja, ich gucke gerade, weil die Antwort ist ein bisschen komisch. Mhm. Ich würde es ja gelten lassen, aber die tatsächliche Antwort wäre B, laut diesem Dingen hier: 9101. Aber die Antwort fängt damit an, auf der russischen Halbinsel Kola war 1989 das mit 12.262 Meter tiefste Loch der Erde gebohrt worden. Es ist allerdings inzwischen mit einem verschraubten Deckel verschlossen, weshalb das momentan tiefste offene Loch der Erde mit 9.101 Meter in, schieß mich tot, Windischischenbach, Windisch-Eschenbach in der Oberpfalz liegt. Ich würde mal aufgrund, dass es das 12.262 Meter tiefe Loch gibt, ist mir egal, ob da ein Tupperdeckel drauf ist oder nicht. Gullideckel. Das gibt's nicht. Dann lasse ich mal gelten. Komm, das ist hier für jeden einen Punkt. So. Gut. Wie viele verschiedene Artikel stehen im Durchschnitt in einem deutschen Supermarktregal? Oh, wow. Das sind viel. In einem Supermarktregal, es ist eine, ja, es ist oder in den Supermarktregalen. Du gehst hier beim. Ja, also ich habe schon verstanden. Schmitz-Kasper rein und zählst durch. Okay. Ist eine Studie von 2015. Mhm. Und die Antwortmöglichkeiten wären etwa 11.600 unterschiedliche Artikel, 8.800 oder sind es nur 5.900 unterschiedliche Artikel, die sich in einem Supermarkt finden lassen? Ich sag das, Meister. Du sagst keine das Ahnung mehr, was es war. Also 11.600 wäre das meiste. Ja. Dann 8.800 wäre die Mitte und 5.900 wäre das untere. Aber da war auch die Frage nach einem Supermarkt, ne? Ja, also wie viel verschiedene Artikel stehen im Durchschnitt in einem deutschen Supermarkt in den Regalen? Okay, weil ein Discounter hätte ja wieder weniger gehabt, aber beim Supermarkt bin ich. Supermarkt, ja. Also ich sage jetzt mal hier die Ketten mit dem E und dem R vorne. Ich nehme mal die goldene Mitte. Du nimmst die goldene Mitte. 8800, okay. Ich habe da überhaupt keine Vorstellung von. Nee? Nee, ich wüsste nicht. Ich würd sagen 5900. Meinst du, mehr hat Deutschland nicht drauf an Artikel? Doch, schon. Überleg mal, wie viel Zahncremes das alleine schon gibt. Ist ja, ist ja vom Durchschnitt her gedacht. Ja. Also die richtige Antwort ist an der Stelle, es sind 11.600 unterschiedliche Artikel im Durchschnitt, die in deutschen Supermarktregalen stehen. Ein schwarzer Tag für mich heute hier mit dem Quiz. Das hat die Steffi schon wieder gesagt, ne? Das Höchste, oder? Boah, unser WLAN ist weg. Unser WLAN ist weg. Aussätze drin. Ja. Da sind wir wieder, meine Damen und Herren. Hui! Jetzt sind wir wieder da. Gut, also. Es sind bei welcher Frage sind wir? es steht mittlerweile. Ach so, für Steffi und 8 für Frank. Ja, ich wollte sagen, Frank hat gewonnen. Wie lange war ich weg? Friert mich wieder an. Ja. Oh, wehe, das macht einer den Scherz und hängt einen Kalender von 2025 auf die Intensivstation. Am 3. März meinst du? Ja. Nee. Es sind 11.600 Artikel. Ui. Ja, und dann sag ich mal, die Steffi ist heute unschlagbar. Das sind nämlich 5 von 5 richtigen. Wow. Richtigen Lauf. Aber dürfen wir der Steffi zum Gewinn dieses Quizzes gratulieren. Genau. Und dann machen wir für heute hier den Sack zu. Bedanken uns bei unseren beiden Gästen, bei Steffi und beim Björn. Wir sagen, der Dank geht zurück, dass ich hier dabei sein durfte. Ja, sehr, sehr gerne. Wir freuen uns. Wir danken den zahlreichen Zuhörern hier im Backhauscast. Oh, stimmt. Subchannel des Raucherbalkons. Das ist eine ganze Menge. Schön, dass ihr auch mit dabei wart. Das freut uns. Wir haben ja gar kein so großes Buhai um diese Aufnahme gemacht auf Twitter und Co. Und ihr seid da. Das ist fantastisch. Lieben Dank. Lieben Dank fürs Herunterladen, Anklicken oder wie auch immer jetzt unsere Zuhörer an diesen Podcast gekommen sind. Ja, Berechtigungsschein. Genau. Klaus, es war mir ein Fest. Ja, mir auch. Ich finde das immer wieder großartig. Wir können das heute nochmal so machen. Und nach wie vor gefällt mir das am allerbesten, wenn wir hier gemeinsam am Küchentisch sitzen. Das stimmt, ja. Das ist schöner wie remote. Genau. Wir müssen dann nur dran denken, auch zu sprechen zwischendurch und nicht nur zu kriemeln. Und nicht nur uns anzugrinsen, genau. Ja, das ist gar nicht einfach manchmal. Und in dem Sinne sagen wir bis denne. Bis denne, servus, macht's gut. Und tschüss. Tschüss.